So, es ist Sonntag, pünktlich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind live aus unserer Weltraumstation im Asteroidengürtel. Heute ist uns nach Feiern zumute, denn Hulk Hogan hat seinen Prozess gegen Gawker gewonnen und für 115 Millionen Dollar zugesprochen bekommen dafür, dass die Jungs sein Sexvideo veröffentlicht haben und auch auf Nachfrage nicht vom Netz genommen haben. Und das war ja eine der Sachen, die Gamergate schon lange beschäftigt hat, schon lange bevor der Prozess angefangen hat. Und jetzt nach dem Urteilsspruch war die Freude natürlich groß, auch wenn natürlich wahrscheinlich eine Berufung noch kommen wird und wir sehen werden, ob der Spruch dann, das Urteil dann aufrechterhalten wird. Ist doch schon ganz schön viel gefeiert worden dieses Wochenende. Ja, interessant an der Geschichte ist ja auch, dass selbst wenn sie jetzt in Revision gehen würden, also Widerspruch einlegen würden, müssten sie die Summe ja erstmal trotzdem zahlen. Ja, und ich hatte da noch irgendwie eine andere Summe im Kopf, 50 Millionen für die Anfechtung des Urteils, konnte das aber nicht richtig in den Zusammenhang bringen, weil ich mich mit amerikanischem Recht auch gar nicht auskenne. Es gibt wohl in Florida eine Beschränkung für solche Schadensersatzgeschichten auf 50 Millionen. Also, das habe ich gelesen. Hundertprozentig kann ich das jetzt aber auch nicht sagen. Aber es gibt da wohl eine Beschränkung und dementsprechend, daher kommen diese 50 Millionen, glaube ich, die Gawker da auf den Tisch legen müsste. Ich hatte es so verstanden, dass sie die 50 Millionen auf jeden Fall, also dass sie, wenn sie das anfechten, das erstmal nicht zahlen müssen, aber das auf den Tisch legen müssen. Weil wenn sie das zahlen müssen erstmal und dann immer noch anfechten können, die haben das Geld ja überhaupt nicht. Also das ist ja jetzt keine Firma mit endlos, was weiß ich, die haben ja keine Immobilien so, die sie mal gerade verflüssigen können oder so. Nee. Ich hatte da auch irgendwo noch einen Artikel gelesen, dass halt eben hier der Nick Denton auch wirklich das ganze Gawker-Ding so geschröpft hat. Ja, der hat immer wieder das Geld abgezwackt zur Seite gelegt und solche Sachen, damit die halt nicht zu viel Gewinn machen auf dem Papier. Ja. Es ist also gar nicht so klar, wie viel Gewinn die bisher erwirtschaftet haben, aber selbstverständlich sind das niemals im Leben 115 Millionen. Also das können die auf keinen Fall als einen Anteil stemmen. Ja. Und es Also gibt in einem ja Anteil schon, aber halt nicht insgesamt. auch noch mehr Klagen gegen Gawker, die anhängen. Also Ja. das war die Daily Mail, glaube ich, hat noch eine Klage gegen die rausgehauen. Es ist also ja, nicht das einzige Damoklesschwert, was über den Jungs von Gawker sozusagen hängt. Ja. Und Es ne? kann ja auch leicht sein, dass da jetzt noch mehr Klagen hinzukommen. Also, Kann man sich bei Gorka vorstellen? meinst du, dass die Leute sich jetzt dazu ermutigt fühlen, Klage zu erheben? ja, ganz bestimmt. Und Ja. womöglich auch Sammelklagen. Und das wäre dann definitiv das Ende. Ja. Ja, ich meine, man muss ja nur an die Geschichte mit hier dem Geithner denken, dem Bruder vom ehemaligen, was war es, Finanzminister, glaube ich, der USA, den sie da geoutet haben als angeblich schwul. Und als Quelle hatten sie dann Die Condé-Nast-Geschichte. Den Prostituierten, der versucht hat, ihn zu erpressen. Das war die Quelle, die Gawker für die Geschichten hatte. Das stimmt ja, das war ja eine ganz, ganz krumme Sache, die sie da abgezogen hatten. Also da haben sie sich ja im Prinzip als Erweiterung für diese Erpressung einfach mal angeboten. Also um das mal auszuführen, so Ja, irgendwie. ich denke, das hat ihnen auch das hat sie einfach auch viele Sympathien gekostet. Ja. Sag mal, war Gorka nicht auch irgendwie maßgeblich an den Veröffentlichungen der Bilder vom Fappening beteiligt? Naja, so kann man das nicht sagen. Das war ja diese Doppelmoral, die ihnen viele auch vorgeworfen haben, dass sie beim Fappening halt, oh, die arme Jennifer Lawrence, oh, das darf man auf keinen Fall machen. Aber Hulk Hogan, der ist natürlich ein weißer Mann und heterosexuell, so wie das Video aussieht, Ja, dann und ein aber Rassist, ne? ja, Ja, unten ganz schön. die Sache war ja die, dass sie haben jetzt erst das Sextape veröffentlicht und wie dann Hogan gerichtlich gegen die vorgegangen ist, da haben sie anstatt jetzt irgendwie die Sache zurückzunehmen, haben sie dann einfach die Stelle in diesem Video veröffentlicht, in der er irgendeine rassistische Äußerung macht. Also noch eines draufgelegt, um noch dazu auch noch seine Karriere zu beenden, soweit ich das da auf der Idee. Und es gab ja auch, was wollte ich jetzt sagen, verdammt. Wobei beim Fattening hatten die das nicht auch so irgendwie rumgedreht, dass sie einen Artikel geschrieben haben, wo es hieß, ja, Nacktbilder darf man auf keinen Fall veröffentlichen, weil das geht ja gar nicht, und dann einen Link zu Nacktbildern reingepackt haben, damit man dann auch die ganze Story sehen kann. Also in Anführungszeichen. Also. Genau das wollte ich sagen. Sie haben ja sogar getweetet, ein Richter hat uns angewiesen, das Hulk Hogan Sextape vom Netz zu nehmen. Aber was machen wir nicht? So. Ja. Ja, selber Schuld gehört denen auch. Das wird jetzt das Ende von denen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in die neuen russischen Investoren, das ist auch etwas, was das viele womöglich nicht wissen, ist, dass Gorka der größte Investor ist, ja, so ein russischer Billionär, der vermutet wird, Journalisten in Russland versucht hat zu ermorden. Ich glaube nicht, dass der die 115 Millionen aufbringen wird, um jetzt in diese Seite zu helfen. Nein, nein. Das wäre ja, also das ist ja Verlustgeschäft. Ja, das Geilste bei der Sache war ja auch, dass Hogans Seite hat ja 100 gefordert und 115 gekriegt. Also das Gericht war da schon relativ deutlich. Ja. Obwohl das ja eigentlich in Amerika mit Free Speech und so weiter mit Pressefreiheit, obwohl die da ja eigentlich relativ stringent sind und alles zulassen. Aber ich meine, so im Sinne der Pressefreiheit kann ich die Argumentation schon nachvollziehen, dass man halt eben Inhalte veröffentlichen möchte, aber es ist ethisch und moralisch absolut falsch, das dann bei so einem Sextape zu tun, ja. Weil, ich sag mal, es geht hier nicht irgendwie um Politik oder so, wichtige Informationen für eine Entscheidung gebraucht werden, sondern einfach nur, wie der Hulk Hogan eine Alte böllert. Und erstmal will das keiner sehen und zweitens, klar, wird deswegen Klicks gemacht und, ne? Es war ja ein Freund von Hulk Hogan, der hat ihn ja eingeladen, um mit seiner Frau zu schlafen oder so irgendwas. Und er hat es ja heimlich gefilmt und das Gerichtsverfahren ist ja rausgekommen. Der hat ja, nachdem er das Video gemacht hat, hat er jemanden angerufen und gesagt, I'm rich now, weil ich dieses Video habe. Heimlich aufgenommen, und das ist ja im Laufe des Verfahrens rausgekommen, dass der das Video heimlich gedreht hat, spezifisch, um das jetzt zu verkaufen und Geld zu machen. Ja, aber das ist ja der Winkel, aus dem Gorka bei der Berufung irgendwie das anfechten will, weil die sagen, sie haben Beweise dafür, dass dieser Typ das nicht heimlich gemacht hat und dass der Hogan davon wusste, dass es dieses Sextape gibt. Und die haben auch versucht, diesen Bubba the Love Sponge, so heißt der komische Mensch, in den Zeugenstand zu rufen, aber das Gericht hat es abgelehnt, und das wollen sie wohl bei der Berufung unbedingt erreichen, dass der befragt wird, damit sie irgendwie beweisen können, dass Hogan von dem Tape wusste. Wobei ich auch nicht weiß, was das großartig ändern soll. Es hat ja bereits ein Verfahren vorher gegen diesen Typen gegeben, bei dem das Ganze sehr, also zumindest habe ich das in einem Artikel gelesen vor ein paar Tagen, dass es bereits ein Verfahren gegen diesen Baba irgendwas gegeben hat, in welchem er gestanden hat, dass er das heimlich gefilmt hat. Ja, stimmt, da hat Hulk Hogan von ihm $5,000 gekriegt. Also eher freundschaftlich. Und die Sache ist ja die, wenn die den jetzt vor Gericht bringen, wenn die das jetzt wirklich schaffen würden, dass sie den jetzt in ein erneutes Verfahren verwickeln, und der sagt dann aus, dass er es nicht heimlich gefilmt hat, dann wäre das, also das wäre Lügen unter Eid, das wäre dann auch strafbar. Also dann würde sich das nur weiter verwickeln. Ja, das ist nur, die spinnen ein bisschen rum bei Gorka und wollen das nicht akzeptieren. Als alter Gamergater würde mich am meisten interessieren, ob das dann auch das Ende von Kotaku ist. Ja. Oder ob sie den Kram irgendwie verkaufen können vorher praktisch, dass sie Einzelteile abstoßen oder ausgründen, sozusagen. Nee. Aber das ist das Ende. Das ist das Ende von Kotaku, das ist das Ende von Jezebel. Und ich denke auch, die Leute, die gemacht haben, diesen ganzen Mist. Die werden es ziemlich schwer haben, jemals wieder eine Arbeit irgendwo im Bereich des Journalismus zu finden. Gehst du wirklich davon aus? Weil ich meine, ich sag mal, so große Clickbait-Seiten wie BuzzFeed und so gibt es immer noch und für die darf ja auch wirklich jeder schreiben. Ne? Ja, aber die haben ja nicht diesen ekelhaften Mist geschrieben. Die haben ja nicht also Schwule geoutet und sind diesen ganzen Mist gemacht. BuzzFeed ist ja Dreck, aber nicht das Schublade-Art von Dreck. Ich meine, Gorka hat ja auch am Anfang von ihrer Firmenkarriere sozusagen ihre Gorka-Stalker-Map, wo man dann berichten konnte, wo man irgendwie einen Celebrity in New York gesehen hat, damit die Leute dann halt besser von Mobs gestalkt werden können. Oh, super. Also die haben sich also schon im Laufe ihrer Firmengeschichte so viele Sachen geleistet, dass ich das eigentlich nur sehr schön finden würde, wenn Gorka als Firma einfach eingestellt wird und man sagt, okay, wir haben daraus gelernt, dass auch Clickbait und hier so Yellow Journalism irgendwo auch noch so ein gewisser Mindeststandard haben muss an einfach an ethischen Journalismus, der jetzt auch nicht unbedingt so hoch dann ist, aber so ein Mindeststandard muss halt schon irgendwo auch da sein. Also, ja, die haben ja auch beim Gerichts vor Gericht wurde ja die SPJ, der Ethikkodex von denen wurde ja da aufgestellt und die sind den wohl durchgegangen. Also okay, was war an dieser Story jetzt Minimizing Harm und sowas? Ja, es ging ja auch darum, dass sie Hogan nicht vorher kontaktiert haben, weil das wäre ja eigentlich der übliche Weg gewesen, zu sagen, hier Hulk, wir haben hier was, möchtest du dazu Stellung nehmen? Ja. Na, allein schon der Prozess, wie die argumentiert haben, also eine der Hauptargumentationen von Gorka war ja, dass es ihm nicht geschadet hat. Und diese Argumentation alleine schon, dass nein, wir liegen im Recht, denn er ist ja noch so freundlich, er lacht ja im Gericht, also ist das ist ja wirklich das gewesen, mit dem sie vorgegangen sind. Mit ja, und dass er habe sich nicht in Behandlung begeben wegen der angeblichen Schäden und solche Sachen, also völlig ja, scheinheilig. Ich meine, da war doch diese Geschichte, dass der Richter gefragt hat, wo würden sie denn eine Grenze ziehen? Bei Sextapes und dann hat der Gorka-Vertreter gesagt, ja, bei Kindern. Und dann hat der Richter zurückgefragt, ja, ab welchem Alter? Und dann hat der Gorka-Typ gesagt, ja, so unter 4 Jahren. Also mit, wenn, ja, da fällt einem einfach gar nichts mehr ein. Ich frage mich halt, warum schickt man so einen Idioten zu einem Gerichtsprozess, der so einen Blödsinn redet? Warum lässt man nicht die Anwälte reden? Hubris. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt so Jerry Springer-Style einfach schon so. Also ich weiß auch nicht. Es kommt einem wie eine schlechte Scripted Reality Talkshow irgendwie vor. Ich weiß auch nicht. Aha. Naja. Ja. Denk mal halt drauf. Also das geht jetzt unter. Das ist jetzt ein sinkendes Schiff. Und es sieht so aus, als würde der Kapitän von dem Schiff das Schiff noch im Brand stecken. Während der Das ist gut. Ja, so wie die Piraten bei Asterix, die ihr Schiff schon versenken, wenn sie nur Gallia am Horizont sehen. Ich meine, die Geschichte läuft ja schon etwas länger, aber habt ihr auch irgendwie das Gefühl, dass, weil Gamergate es gewagt hat, an Gorkas Thron herumzusägen, vielleicht andere Leute auch so das Gefühl bekamen, dass man gegen Gorka gewinnen könnte, ja? Ich hatte heute noch einen Bericht gelesen auf Politico, wo es dann nicht hieß, dass Gamergate irgendwie im 6-stelligen Bereich Gorka das Geld gekostet hätte, sondern sogar im 7-stelligen, ja? Also Millionen aufwärts. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es einige Leute dazu inspiriert hat. Ja? Ich meine, wir hatten es ja gerade auch zum Beispiel von Sammelklagen. Das würde mich persönlich interessieren. Ich finde, da sollten wir vielleicht auch nochmal nachgucken, ob man da irgendwelche Verbindungen entdecken kann. Ja. Ich würde mal sagen, dass Hulk Hogan wird wahrscheinlich kaum etwas von dieser Gamergate-Sache gewusst haben. Wahrscheinlich. Ja. Nein, ich rede auch nicht von Hogan. Ich weiß natürlich, dass er ja das ist alles so auf seinen Mist gewachsen. Ich verstehe deswegen auch die Gamergater nicht, die dann sagen so, ja, Hogan, unser Champion, und das ist jetzt auch ein Sieg für uns und so. Ja. Weil im Endeffekt lief das parallel und hatte nichts mit Gamergate zu tun. Mhm. Aber ja gut, ich kann natürlich verstehen, dass die Leute sich freuen. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ja, aber ich meine halt, weil wir es ja gerade auch von Sammelklagen hatten, dass halt eben vielleicht andere Leute dann so sagen, okay, der Hogan hat gewonnen, die von Gamergate, die hatten, obwohl sie eigentlich kein anderes Druckmittel hatten, als jetzt Werbetreibende anzuschreiben, haben denen auch Geld gekostet und dann versuche ich auch mal mein Glück. Sieht doch nicht so schlecht aus. Gorka ist nicht so unantastbar, wie sie meinen. Ne? Da wäre aber wahrscheinlich wohl die Hulk Hogan-Klage der Hauptmotivationsfaktor. Aber die andere Sache ist, dass jetzt, ich meine mit 115 Millionen Dollar, ich glaube Gorka macht gerade mal 17 Millionen Umsatz im Jahr. Recht viel mehr wirst du da nicht mehr rausholen können. Und wer besitzt nochmal Gorka? Dieser Hulk Hogan. Ja, steht auf Wikipedia. Jetzt Hulk Hogan, ja. Aber ich meine, der wird wahrscheinlich für den Rest seines Lebens Klos putzen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwie jemals das Geld zusammenkratzen wird, um das auch irgendwie jemals wieder zurückbezahlen zu können. Ach, ich kenne so Leute und über irgendeinen Trick schaffen die es immer, ihre Projekte zu finanzieren. Ja. Ja, die Frage ist halt, wenn das Ding Konkurs geht sozusagen, ob dann, was für eine Gesellschaftsform das ist, also ob der Denton dann persönlich mit seinem Vermögen haften muss oder ob das so eine praktisch eine beschränkte Haftung ist. Das ist es eine Incorporate oder LLC? Das ist nämlich dann der Hauptunterschied. Hm. Weil in einer Incorporate sind, also zumindest nach amerikanischem Recht, die Besitzer persönlich haftbar. Ah, okay. Das heißt, wenn es in Konkurs geht, dann müssten die besiedelten Gläubigen zurückzahlen und deren Besitz beschlagnahmt werden. Eine LLC, Limited Liability Company, dann gilt das nicht. Dort sind dann die Besitzer nicht haftbar. Also ja, aber die Gorka tut unter einer Limited auch in Großbritannien firmieren und die haben auch Firmenstruktur auf den Cayman Islands. Also ich habe gerade immer gesagt, Gorka Media ist eine LLC. Das heißt, die Besitzer von Gorka sind nicht haftbar und ja, das bedeutet im Endeffekt, dass jetzt ein Gorkas, also entweder operieren die jetzt weiter und müssen halt die Mehrheit von dem, was sie einnehmen, an Hulk Hogan werden übergeben oder müssen einen Kredit aufnehmen und das Geld halt übergeben auf Gorka oder alles, was Gorka ist, also die Gebäude, Computer, was weiß ich was, geht über zu Hulk Hogan und wird sein Besitz. Ich meine, das Interessante ist bei der Gorka Media auch, dass sie ihre Firmenstruktur kurze Zeit, nachdem klar wurde, dass Hulk sie verklagen möchte, dahingehend geändert haben, dass sie eben weniger finanzielle Verantwortung tragen müssen. Also, ich habe mal dieses Firmengeflecht dazu auch rausgesucht, aber das ist halt für einen Livestream sehr ermüdend, das im Detail zu erklären. Also ich würde das in die Quellen mit reinpacken. Kann ja sein, dass sie sich darauf vorbereiten, dass sie speziell jetzt sie vielleicht eventuell damit gerechnet haben, dass irgendjemand einmal gerichtlich gegen die vorgehen wird und deshalb haben sie dieses Geflecht aufgesetzt. Ja, das denke ich auch. Also dafür kenne ich mich zu wenig mit amerikanischem Recht aus, aber da würde ich doch meinen, dass das irgendwie es auf Stichtage gibt. Ja. Also es wäre ja komisch, wenn du deine Firma irgendwie bei drohender Insolvenz dann auf einmal umfirmieren würdest in eine beschränkte Haftung. Jetzt fällt mir aber gerade ein, ich habe nämlich dieses LLC-Recht in Bezug auf etwas anderes durchlesen müssen. Womöglich finde ich das E-Book noch, dann kann ich es euch schicken. Wenn die Inhaber, die Besitzer einer LLC, also einer Limited Liability Company, das Gesetz brechen, dann verliert sie ihren LLC-Status. Und das wäre jetzt auch interessant, das war ja jetzt ein Recht, soll heißen, dass der LLC-Status von Gorka müsste jetzt eigentlich verloren gehen und die Besitzer von Gorka und die Investoren in Gorka wären jetzt eigentlich persönlich haftbar. Das passt ja dann zu dem, was hier der Chris teilt, aus der Süddeutschen, wo steht, genau wie sein früherer Chefredakteur Albert J. Dolario war Denton für persönlich haftbar befunden worden. Ja, dann liegt die Rechnung mehr oder weniger auf Denton. Also wenn er jetzt persönlich in dem jetzt investiert war, im Sinne, dass er das verteidigt hat, dass er das Ganze jetzt also persönlich verteidigt hat, dann liegt jetzt die Rechnung bei Denton. Tja, Pech gehabt, Nick. Ja, klar, ich meine, das ist nicht, was Old Gamer gesagt hat, klar, das war nicht Gamergate oder das war nicht, war jetzt nicht die auf Gamergates Betreiben hin, aber ich verstehe trotzdem, dass die Leute das feiern und dass sie das, ja, einfach Spaß dran haben. Ja. Freut sich, wenn auch nicht Gamer auf die Fresse kriegt. Ja. Nicht nur Gamergate, ich meine auch, ich hab's vorhin nochmal retweetet, der Markus Persson, ne, der Notch hat sich auch gefreut, hat nur geschrieben, haha, Gorka, jetzt schon 1800 Favorites, ja. Also die Leute, das ist auch irgendwie was ich beobachtet habe, unter diesen ganzen Berichten, es wurde ja im Internet relativ breit gefächert über diese Geschichte berichtet, auf den ganzen Seiten, die Kommentare, jeder hat sich negativ über Gorka geäußert, ja. Und ich meine, gut, das verstehe ich bei BuzzFeed auch nicht, aber ich habe mich halt gefragt, wie zum Teufel die eigentlich überhaupt so viel Geld generieren konnten, ja. Es kann ja nur ausschließlich über Clickbait gegangen sein und die Qualität der Artikel, dass es da irgendeinen Zusammenhang gab, das bezweifle ich jetzt mal stark an, ja. Ja, aber das ist ja auch so, dass die Klickzahlen seit 2 Jahren rückläufig sind. Ja? Also, dass das Modell nicht mehr so verfängt, wie es am Anfang. Ich denke mal, das war auch so dieses allem Neuen wohnt ein Zauber inne. Ja. Dann haben die Leute halt draufgeklickt, aber das verliert einfach auch an Zugkraft. Ja. Dementsprechend wird das Geld auch weniger werden, meinen Dentons. Ich hoffe, es setzt jetzt auch so ein bisschen so ein Zeichen, ja, dass man halt eben, dass es auch bei solchem Gonzo-Journalismus, bei solchen Geschichten, nein, nicht Gonzo-Journalismus, aber bei solchem Clickbait Grenzen gibt, die überschritten werden können und dann wird es richtig teuer. Ja. Also Games Pilot, ja, das nächste Mal, wenn ihr wieder einen eurer saudämlichen Artikel schreibt, die weder was mit Gaming zu tun haben, noch mit Unterhaltungsmedien, ja, dann lasst euch das mal durch den Kopf gehen, bevor euch einer verklagt, was ich sehr hoffe, dass es irgendwann mal passiert. So. Ja. Ich glaube, das kannst du aber mit uns kaum vergleichen, wenn ich denke mal, wir legen ja hier viel mehr Wert auf Privatsphäre in unserem Land. Und ja, ich denke, ja, ja. Ja, da, wenn du selbst Gleichheit machst. Eben. Es geht in meinen Kopf nicht rein, wie es in Amerika legal sein kann, dass du da Internetseiten hast, auf denen öffentlich Wählerverzeichnisse sind, wo drauf steht, wer was gewählt hat, Schulden, ja, ob jemand liquide ist oder nicht, ja, andere Geschichten wie Straftaten, dass du dir da die Sachen auch so alle angucken kannst, wenn sie nicht gerade, ich sag mal, sehr gravierend sind, hier Kindesmissbrauch, Mord, solche Geschichten, ja. Das ist unfassbar, ja. Das würde ich als deutscher Bürger niemals akzeptieren. Nie, never, ja. Ja, aber das ist gang und gäbe. Wenn jetzt BuzzFeed Deutschland oder irgendeine Seite die Sextape vom Schweinsteiger veröffentlichen würde, die wären schneller platt, als die Leute auf das Video geklickt hätten. Ja. Also im deutschen Recht passiert so, kann sowas eigentlich fast gar nicht passieren. Anfang der 90er gab es mal eine Debatte, ob die gelben Seiten, ob das mit rechten Dingen zugeht, wenn sie das Telefonbuch in Form von einer CD-ROM veröffentlichen. Und das hat damals eine Kontroverse ausgelöst. Also einfach nur mal so, wie der Standard sich eigentlich auch schon hier verändert hat und wie krasser in den USA ist. Also. Ja. Ja, schon. Ist ein Ding. Ja. Naja gut, aber ich meine, gelbe Seiten ist Boulevard, ja immer noch. Blatt, das hat ja herausgefunden. Der war ja auf eine BDSM-Seite oder sowas, oder? Ja, mit dem Bürgermeister da. Ach, ja. Ja. Und wo sie das dann veröffentlicht haben und die Reaktion aus der Öffentlichkeit war ja mehr hat von warum veröffentlicht ihr das? Warum macht ihr das? Ich meine, in den Vereinigten Staaten würden sie das veröffentlichen einfach und dann wäre das ein Witz, da würden alle drüber lachen und was weiß ich was, aber das sieht auch den kulturellen Unterschied. Bei uns haben sich die Leute darüber geärgert, dass das veröffentlicht wurde. Ja, wahrscheinlich, weil wir auch einfach unsere Medien ein bisschen ernster nehmen. Ja? Ich meine, das Einzige, was ich verstehen könnte, wenn es jetzt ein Aktivist oder ein Politiker wäre, dass sich streng gegen BDSM ausspricht. Und dann irgendwie das rumkommt, dass er halt selber stark in der Szene aktiv ist. Da würde ich halt, ein öffentliches Interesse sehen, wie zum Beispiel bei dem Ted Haggard, der da doch so ein Priester in den USA war, der dann immer gegen Schwule hier, gegen Schwulenrechte sozusagen aufgerufen hat. Und es dann irgendwie mal rauskam, dass er halt auf Amphetamin eine männliche Prostituierte halt vögeln tut und aber halt in der Kirche jedes Mal redet, dass man in die Hölle kommt, wenn man schwul ist. Also. Die Grenzen sind ja zum Beispiel das Ganze, diese Gorka-Miege-Geschichte, dieser Schwachsinn, das ist ein Ursprung ja auch in der englischen Boulevardpresse. Also wo, mit der Sun zum Beispiel, die Du schneidest die ganze Zeit immer ab. Seine Fotografie ja. Und so weiter und so fort. Ja, dieses scheiß Mikrofon. Ja, ich müsste es raussuchen, aber ich habe von England, da gab es eine Boulevardzeitung, die haben eine Story über jemanden gebracht, auch über das private Sexleben. Und eine Person hat sich an dem Morgen, als die Zeitung erschienen ist, hat die dann Selbstmord begangen. Also wortwörtlich mit Zeitung ausgeliefert und hat sich dann umgebracht. Das müsste ich auch mal raussuchen. Also dazu kann ich Quellen geben. Also in England ist es schon noch härter mit der Boulevardpresse. Ja. Ja, da kommt ja der Begriff Yellow Journalism her, oder? Ah, der ist sogar noch älter. Ich glaube, der Yellow Journalism, der wurde geprägt als irgendein Medienmongul in den USA den spanisch-amerikanischen Krieg durch Yellow Press mit ausgelöst hat. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Und die Sache war ja bei dem Prozess, den sie ja gehabt haben gegen News of the World in Großbritannien. Die haben ja, also am Anfang haben die ja nur die Telefone gehackt von Celebrities, also von den Royals und so weiter und so fort, von Schauspielern. Und da war es ja der Öffentlichkeit eigentlich scheißegal. Aber die Öffentlichkeit hat erst wirklich Interesse an diesem ganzen Skandal bekommen, wie die ja das Telefon das Handy eines Mordopfers, glaube ich, gehackt haben. Oh. Okay. Und ja, genau, die Millidona, glaube ich, war das oder so eine. Das war ein 15-jähriges Mädchen, das ist entführt und ermordet worden. Und die News of the World haben derer ihr Handy gehackt und die Nachrichten gelesen und dann veröffentlicht in ihrer aber auch die Nachrichten gelöscht. Und weil sie die Nachrichten gelöscht haben und die Polizei auch Zugriff auf das Handy gehabt hat, hat die Polizei geglaubt, dass die noch am Leben ist und ihre löscht. Und da ist halt die Polizeiinvestigation halt durcheinander gebracht worden. Und erst wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist, da hat es erst einen riesen öffentlichen Aufschrei gegeben. Aber wie wagt ihr es, diesen Schwachen? Also wenn man, verstehst, wenn ich würde mal sagen, denn in Amerika und in England, vor allem wenn es jetzt nur um Celebrities geht, um Berühmtheiten und so weiter und so fort, dann scheren sich die meisten Leute in den Dreck. Aber erst wenn wirklich eine Privatperson, ein normaler Bürger bei so einer Sache wird, dann fangen sie erst an, sich Gedanken zu machen. Ja, hier Yellow Press, das war damals William Randolph Hearst mit seinem New York Journal, der damals den spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 mit ausgelöst hat, weil er so gut drüber berichtet hat. Ach, das ist ja das Vorbild für Citizen Kane gewesen, der Hearst. Ja, der hat sich ja dann mit dem Geld, also mit seinem Medienimperium, verdient hat, halt, dass sich dann ein Schloss gekauft und keine Ahnung, da halt ein halbes Museum draus gemacht. Also, war schon. Recht viel mehr gibt es ja eigentlich über dieses Thema nicht zu sagen. Es ist eigentlich nur Freude, dass das Ganze zusammenbricht. Das ist ja ziemlich alles. Ja. Ja, das ist, ich weiß nicht, so von so einem pressefreiheitlichen Standpunkten, ja, also ich kann es nur so 99% genießen, aber ich sag mal, es ist halt, da es sich um Gorka handelt, habe ich halt doch sehr gelacht. Ja. Nee, aber ich weiß immer noch nicht, was hat Pressefreiheit damit zu tun, jemand anderen beim Ficken zu filmen und das zu zeigen? Was ist da dran Pressefreiheit? Ja, eigentlich nichts, es war eben ein Extrem und die haben halt die Grenzen ausgelästet, überschritten und jetzt haben sie halt quasi einen auf den Sack gerichtet, was auch richtig ist. Aber ich sag mal, es fängt immer klein an und dann steigert sich das und wer weiß, wo denn das endet, wenn jetzt auf einmal jeder jeden verklagt wegen irgendwelchen Informationen, die er nicht gerne zu sehen hat. Ja, was ist, wenn die Hillary Clinton jetzt anfängt, die Nachrichtenseiten zu verklagen, die darüber berichten, dass sie halt zum Beispiel empfindliche Details in ihren E-Mails gespeichert hat und die jetzt durch WikiLeaks auch öffentlich gemacht wurden. Ja, aber das ist immer so die andere Seite der Medaille. Dieser Präzedenzfall, der betrifft diese Sachen nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Bücher einer Firma komme oder eines Politikers und was weiß ich was oder irgendeiner anderen öffentlichen Person innerhalb der Politik und ich finde in diesen Büchern Beweise dafür, dass die bestochen oder andere bestochen hat oder irgendwelche anderen Geschäfte verwirkt. Ja, okay, dann habe ich das pressefreiheitlich, da liegt es im öffentlichen Interesse, dass ich das publiziere. Weißt, das betrifft die Öffentlichkeit. Ja, eine ganz interessante, ganz interessante Sache war ja dieses Ding mit Anthony Weiner, ne? Das war ja quasi auch so ein bisschen was mit Sexkram und da war ja auch Breitbart damals mit drin involviert. Und die haben ja quasi gemeint, so ja, wir haben hier diese Bilder irgendwie, die Anthony Weiner hier an andere Leute irgendwie verschickt von seinem Pimmel und irgendwelche Chatprotokolle. Und dann hieß es ja irgendwie von Gorka und lauter Leuten so nach dem Motto, nee, habt ihr gar nicht, lügt nicht rum, Breitbart, so entweder veröffentlichen oder Schnauze halten. Ja, dann haben sie das ja halt veröffentlicht, den Kram. Und das, ich sag mal so, das ist so, dass der Stand den Breitbart dann noch irgendwie hat, ne? Na gut, das ist ja immerhin, haben sie es nicht direkt veröffentlicht. Ja, eben, und da kann man das halt auch noch sagen, weil immerhin war der Typ Politiker, ne, und ja, keine Ahnung, also das ist dann schon wieder Grauzone, aber bei irgendwelchen, ne, und es ist halt auch irgendwelchen Promis, wie das hier schon dann halt steht hier in diesem Imgur-Ding, wo sie das hier vergleichen, die Reaktion auf Jennifer Lawrence und so weiter, Nude-Fotos und Hulk Hogan, wo dann hier über Hulk Hogan geschrieben wird, we love to watch famous people have sex, ja, ist ja schon mal ein Standpunkt, ne? Und dann beschweren sie sich hier darüber, dass die Webseite hier won't take down JLo's nudes und dann hier steht hier a judge told us to take it down und we won't, ne? Ja. Also mehr Doppelmoral geht halt eigentlich gar nicht, ne? Und was ich halt auch noch ganz interessant finde, ist, wo ich ja so überrascht war, dass ich diesen Begriff Gorka hier vor allen Dingen so in dieser netzpolitischen Ecke da ganz oft gehört habe. Zum Beispiel ist der gefallen bei der Republika im letzten Jahr und ich habe eben noch mal hier auf der Seite gesucht und so einige Hits gefunden hier, netzpolitik.org, ne, sind ja hier die Verteidiger der Freiheit im Internet. Und da gibt es dann hier so Artikel, beziehungsweise habe ich irgendwie gelesen hier, hat Donald Trump jeweils einen Computer benutzt? Fragezeichen. Und dann ist denn das ganze Ding ist hier, ich habe hier bei Gizmodo, das ist ja so ein Gorka-Ableger, da gibt es halt diesen Artikel und dieses Ding hier von netzpolitik.org ist halt eben, habe ich bei Gizmodo gelesen. Haha, ist das nicht lustig? Oh. Und und die Steigerungsform des Ganzen ist dann hier dieses Ding von der Frau Broderick oder wie sie heißt. Das war die Dame, die auch diesen Vortrag da bei der Republika gehalten hat und die ist halt also ein riesen Fan von dem, was Gorka da so macht, vor allen Dingen mit den Kommentaren, also ihr Vortrag hatte den Namen die Diskussionskultur im Internet ist kaputt. Oder so ähnlich. Das ist ja immer so. Ja, ich erinnere mich. Über kaum, diesen ja. Quatsch reden die ja andauernd. Das ist ja so ein ewiges Narrativ eigentlich, was man schon so ziemlich von jedem Outlet jetzt irgendwie gehört hat. So nach dem Motto, ja, im Internet kann man ja nicht diskutieren und so weiter und so fort. Und da merkt man, dass sie nicht wirklich versuchen zu diskutieren, weil man kann wunderbar diskutieren im Internet mit allen möglichen. Ja, das kommt halt nicht so raus, wie die das meinen. Ne? Ja. Und das führt dann jetzt so hier in diesem Netzpolitik steht hier auch nochmal, das Blog-Imperium Gorka hat das Kommentarsystem schon stark verändert. Da werden nicht mehr die neuesten Beiträge angezeigt, sondern Beiträge, auf die der Autor des Textes irgendwie reagiert hat. Oder damit interagiert hat. Vielleicht hat der Autor dies für andere empfohlen und darauf geantwortet, dass es ein Versuch, die Beiträge vorzuheben, die für andere User am interessantesten sind und nicht immer nur die lautesten User. Ja, Übersetzung sozusagen, wir überlegen uns mal, welche von den Kommentaren zu dem, was wir hier gerade abgelassen haben, wir euch hier als lesenswert erachten. Ja. Also und, der Autor ist nicht nur einfach der Autor ist hiermit auch das Ministerium für Wahrheit fast schon. Genau, so ist es. Und dann habe ich hier noch was gefunden, das ist zwar nur eine kleinere Sache, aber insoweit ganz interessant, dass das hier direkt von dem Markus Beckedahl ist. Das ist ja einer der Initiatoren von netzpolitik.org und auch einer der Veranstalter der Republika. Und der empfiehlt hier also Links zur US-Wahlnacht, hier direkt Gorka. Das ist hier neben BBC, ne? Das ist hier irgendwie sozusagen ZDF, die Nacht im Netz. Ist jetzt zwar nichts Riesiges, aber auf die Idee würde ich jetzt auch im Leben nicht kommen, irgendwann zu sagen, hier, lies mal bei Gorka, was da so Interessantes irgendwie drinsteht. Aber so sind die Herrschaften halt. Ich erinnere nochmal, der Herr Becke da, es gibt auch so ein lustiges Video von der Republika letztes Jahr, wo er da über sein eigenes Handeln so redet mit so ein paar Leuten, die da auch arbeiten bei netzpolitik.org, und die dürfen dann auch immer so Kommentare vorlesen, die sich meistens damit beschäftigen, dass das heißt so, warum verdient ihr denn hier euer Geld mit Spenden oder so ein Kram, oder ist das überhaupt, rechnet sich das überhaupt und so weiter und so fort. Und da hat er dann da jemanden, einen Kommentar, den da vorgelesen wird von einer unserer Mitarbeiterin, der dann halt irgendwie so lautet: Ich gebe mein Geld lieber Antifeministen, weil eure Arbeit, die wird dadurch halt eben schlechter, dass ihr so die Feministenpille gefrühstückt habt. Und das kommentiert dann also dieser Herr Becke da mit dem Ausspruch: Wir haben ja nie, wir haben ja schon immer gesagt, dass wir Journalismus mit Haltung machen. Ne, das ist so dieser wunderbare Journalismus mit Haltung. Und er sagt dann so, wir geben ja eigentlich jedem eine Bühne, aber natürlich nicht Maskulisten. Das ist dann also Maskulisten. Ah, Maskulisten, ja. Okay. Ja. Ja. Der so lächerlich ist, oder sich auch so lächerlich anhört. Ja, also da, das ist halt so die Brille, ne, die haben. Also bei der letzten Republika hat ja auch die Witzurek diesen langen Vortrag da gehalten. Die wurde übrigens mal interviewt von dieser Frau Broderick, oder ja, jetzt gucke ich hier nochmal nach, wo ich das gerade offen habe. wo steht ihr Name hier? Brodnik. Die kommt aus Österreich und die hatte dann halt, das war das berühmte Interview mit Frau Witzurek, wo Frau Witzurek da zum ersten Mal irgendwie erzählt hat, dass sie ihre Kommentare, die sie da erhält bei Twitter und per E-Mail angeblich von männlichen Freunden durchlesen lässt, die ihr dann quasi nur noch die Kommentare dann geben, die irgendwie erträglich sind, weil alles andere ja so furchtbar viel Hass ist und so weiter, ja, und so fort. Ja. Also so richtig Cartman Safe Space mäßig, die kann man eigentlich gar nicht von zwei Männern vorsortieren lässt. Das hat sie ja auch in einem Interview mit der Deutschen Welle, glaube ich, auch gesagt, dass sie das macht. Ja, das sagt sie gerne mal. Also als ich sie damals da live in Farbe erlebt habe im Bundestag, da war sie fröhlich am Twittern. Also das muss wohl nur zu bestimmten Uhrzeiten sein. Oder ich weiß nicht, ob das dem Ganzen dann nochmal irgendwie mehr Gewicht verleihen soll, so nach dem Motto, ja, das kann ich dann nur an die Männer geben, weil die als Einzige dazu in der Lage, so diesen Hass zu ertragen. weil ja, das da ja Ding überall noch drin steht, so, du dumme, irgendwas mit, du bist eine Frau, blöd. Ja, das ist doch bereits sexistisch, also nach dem Motto, ich kann es nicht aushalten, es muss ein Mann aushalten. Ja, und das ist doch die Definition von Sexismus. Ich dachte auch, Männer sind irgendwie nur ein Konstrukt, so ein soziales, gesellschaftliches. Ja, das ist doch immer so. Also nach Köln, da hieß es ja auch aus der Feministenecke so nach dem Motto, ja, warum haben die ganzen Männer denn da nichts gemacht? Und die haben sich das dann so erklärt mit, ja, die haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass da irgendwas Schlimmes passiert, weil die ja so... Warte, die Dings, also nach dem Köln-Dings, was, soweit ich gelesen habe, da hat ja die Stokowski im Spiegel gelesen, also diesen Artikel, den habe ich ja auch archiviert. Die Männer, das in Köln passiert, die sind nur zornig, weil sie selbst nicht Frauen vergewaltigt haben. Deutsche Frauen, es ist das Privileg des deutschen Mannes, deutsche Frauen zu vergewaltigen und die deutschen Frauen nicht vergewaltigen. Ja, das war sie, aber ich hatte mich da mit dieser Lena oder wie die bei Twitter heißt, das ist so eine ehemalige Piratenumfeld-Person, die auch bei Digital Courage da irgendwie viel Gewicht hat. Und die hat halt sowas getwittert, so nach dem Motto so, ja, warum haben die denn das nicht gemerkt, was da mit den Frauen passiert und haben die nicht in Schutz genommen und so, wo ich mir auch dachte, das war hier heteronormative Geschlechterrollen, liebe Dame. Und außerdem, was sie da auch wieder ausblenden, sind halt eben die ganzen Körperverletzungen da auch gegen Männer, die da waren. Aber da hat ja sowieso auch die ganze Presse nicht drüber geredet. Nee, das ist ja gar nicht aufgetaucht, also... Das Witzigste und das Beste war ja aber der Artikel von der Witzorek in Weißdeutschland. Dieses, der Titel alleine schon, das, die Rape Culture wurde nicht nach Deutschland importiert, sie war schon immer da. Natürlich, das ist ja deren Trick, dass sie halt eben die Aufmerksamkeit auf sich ziehen mit so einem Titel, damit sie halt eben ihren Rape-Culture-Mythos weiter festigen kann. Überhaupt, so, ja. Dass die Stokowski hat ja diesen Artikel in ihrem referenziert, also die hat ja einen Link zu diesem Artikel dann vereinbart, in ihren Spiegelartikel. Und sie schreibt dazu, die Rape-Culture ist Teil des deutschen Kulturguts. Wie kann es Teil des deutschen Kulturguts sein, wenn es nicht einmal ein deutsches Wort dafür gibt? Nein, das ist absoluter Humbug und ich verstehe auch die Leute nicht, die da irgendwie sagen, ja, das stimmt oder ich verstehe das oder so. Das ist Schwachsinn. Ja, ich meine, das im Vergleich zu denen in England und in den Vereinigten Staaten, in Kanada, ich meine, andere, ja. Die sind ja Witzfiguren. Sowas von. Bärmlich und lächerlich. Ich meine. Ja, das Problem ist, dass sie halt eben hier vor allen Dingen durch die Grünen und so und die ganzen Strukturen, die es da gibt, politisch halt eben jede Menge Einfluss haben, diese Leute. Also ich habe Janne Witzorek das erste Mal getroffen im Bundestag, wo sie da mit diversen grünen Abgeordneten auf einem Podium gesessen hat, die ihr alle den Popo geküsst haben. Und der Titel des Ganzen war: Wer will die Uhr zurückdrehen? Hier Anti-Homophobie und Anti-Feminismus in Europa. Also schon alleine diese Verknüpfung halt eben absolut unmöglich. Und das fing dann auch so an, dass sie natürlich da erstmal irgendwelche Bilder hatten von irgendwelchen Homosexuellen, die in Russland verkloppt werden. Und dann fingen sie da an mit ihrem, warum haben die Leute denn so viel hier gegen Gender Studies und so ein Zeug? Warum haben die denn da was gegen? Es ist nur der Backlash. Und was ich auch so lustig fand, allein dieses Wort Backlash merkt man vielleicht auch schon so an dem Englischen. Das hatte ich dann von der Christina Summers auch mal gehört, dass sie irgendwie meinte, so, ja, alles, was irgendwie kritisch am Feminismus ist, wird sofort als Backlash charakterisiert. Ja, das basiert auf einem Buch. Ich weiß nicht mehr, wie die Autorin heißt, aber das Buch heißt Backlash und das beschwört halt dieses Phantom des, jetzt kommt der Backlash und alle unsere Rechte werden uns wieder genommen. Ja, genau. Also das ist schon alleine von den Prämissen her, ist es vollkommen Hanebüchen und vollkommener Unfug. Ja. Und also da wird mir dann halt doch schon ein bisschen anders. Und die Frau arbeitet am Gleichstellungsbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit. Und generell ist da, also dieses Ministerium fundet ja auch diese Amadeo-Antonio-Stiftung mit. Und genauso wie das Justizministerium. Und die hatten dann da diese Julia Schramm und diese ganzen Leute, das sind ja auch alles so marxistische Feministen, die da irgendwie so keinen Hehl draus machen, dass sie so geprägt sind. Und wenn ich das dann merke, dass diese Leute hier an halt eben allein das Ohr von so einflussreichen Politikern haben und die sich dann quasi auch noch auf lauter Instagram-Fotos mit denen ablichten lassen, so nach dem Motto, hier, ich bin eine Freundin von der Witzelreck, so mögt nicht, ne? Ich bin eine von den Guten, ich bin hier für Feminismus und so ein Zeug. Also da gibt es in Amerika nur so eine kleine, wie heißt die, Catherine Clark oder so, das ist so die einzige, ne? Und dann ja, diese ganzen, oder vielleicht irgendwie also eher auf Staatenebene oder so mit dieser Minnesota DFL, was da mal der Mr. Metalcore so ein Video gemacht hatte, da gibt es sicherlich auch noch so ein paar Verrückte, aber was jetzt so die Bundespolitik in Amerika angeht, das ist noch für die, muss man fast sagen, glücklicherweise so konservativ und so auf Besitzstandswahrung und so gedacht, dass wir da gar nicht politisch so abdrehen. Aber in Deutschland, da sind halt die Politiker doch schon im größten Teils Leute, die das mit, ja, wie ich immer sage, so Überzeugungstäter eher sind, die dann wirklich irgendwie mal gemeint haben, so dieses und jenes ist irgendwie eine Ungerechtigkeit und da muss ich mich jetzt drum kümmern. Oder halt, was wir ja auch viel haben, Leute aus dem kirchlichen Milieu, was in Deutschland ja auch ein sehr politisches Ding ist, die dann halt auch da sozusagen in ihren Gemeinden dann irgendwie mal einen gehört haben, der dann irgendwie gemeint hat, so ja, hier muss ich engagieren, so ich bin auch in der CDU und dann geht das halt so los. Also ich habe schon von vielen Leuten, die irgendwann mal in der CDU gewesen sind, das so gehört, dass das so die Biografie ist, die viele Leute da haben. Ne? Da wird man dann irgendwann ganz automatisch dann so mit überführt, so in dieses politische Umfeld. Und deswegen ist das schon ganz anders in Deutschland. Da so diese Ideologie, die hat schon viele Ansatzpunkte. Also sei das jetzt halt eben diese Social Justice Nummer oder halt diese Kirchensachen oder diese ganzen Dinge. Da gibt's, also der Weg ist quasi da richtig frei. Das ist Richtung Schweden, nach schwedischen Verhältnissen. Das ist das, was wir in Deutschland haben wollen. Weil du kannst halt in Deutschland immer relativ einfach die Moralkeule schwingen. Wenn jetzt dann sich zum Beispiel jemand beschwert, ja, Schulenrechte in Russland, das sieht nicht so gut aus. Ja, als damals noch der Kommunismus dort vorherrschte, hieß es, der ist schwul und damit gegen die Partei. Also das war damals politische Korrektheit, jemanden dann vom Staat verfolgen zu lassen unter der Prämisse, ja, der ist schwul, deswegen machen wir das. Also da frage ich mich dann, wie du Marxist sein kannst und dann aber als du diesen Gedankenspagat machst zwischen was steht jetzt im Trend und was ist nicht im Trend. Also, dass du dich auf Marxismus beruhst und dann aber die Geschichte von dem Land auch nicht kennst, warum in Russland eben das mit den Schulenrechten nicht so gut bestellt ist, weil das eben in der Diktatur sehr lange der Grund war, um Menschen zu verfolgen. Und ja, genauso mit der Rape-Culture aus den USA, ja, das war aber auch in Russland jetzt wieder so ein bisschen dran liegen, dass da ja so diese orthodoxe Kirche und so auch wieder ziemlich viel Einfluss gewinnt. Also da haben ja auch viele Leute schon irgendwie gemeint, dass Putin da sehr nah dran ist und man halt teilweise gar nicht weiß, wer da jetzt wen benutzt, also ob er die Kirche benutzt oder ob die Kirche ihn benutzt. Ja, diese Pussy Riot-Leute haben das ja damals auch gemeint, weil das war ja auch dieses Ding, wo ich mich auch gewundert habe, wie das in deutschen Medien so berichtet wurde. Da hieß es dann immer, weil die sind ja damals eingekerkert worden, da wegen religiösem Hass. Das war ja irgendwie das Urteil gegen die. Und, na, das war, glaube ich, Hooliganismus war, glaube ich. Ja, aber aus religiösem Hass. Das war auf jeden Fall mit religiösem Hass drin, weil sie ja in dieser Kirche da irgendwie blank gezogen haben. Kirche gelaufen oder so. Und sich darüber, und diese Demonstration war ja speziell wegen der Nähe von Putin zu dieser orthodoxen Kirche. Und das wurde ja in Deutschland nur so berichtet mit, das sind die Putin-Kritiker. Und wenn aber die ein Interview hatten mit den Leuten selber, die da Unterstützer waren von diesen Pussy Riot-Leuten, dann hieß es immer so, ja, wir wollten die Nähe von Putin zu der Kirche anprangern in diesem Protest. Und das ist halt eben in der Sicht auch ganz interessant. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Teilweise muss ich da schon sagen, es fällt nicht so auf natürlich, ne, wenn man jetzt so, die meisten Leute sagen auch so, ja, hier, was beschäftigst du dich damit, so mit Feminismus und diesem Kram, ja, das ist alles bekloppt, aber das hat ja hier keinen Angriffspunkt und so, ne? Aber das merkt man nur wieder, Ja, wie weit so der Normalbürger schon von dem politischen System in Deutschland entfernt ist, weil so dieses ganze Lori Penny und diese ganzen Leute, das sind hier alles Superstars, so die in den entsprechenden Kreisen. Ne? Also bei irgendwelchen aktivistischen Journalisten und so, da sind die super populär und das alleine reicht ja schon dann aus, dass auch die Blase, in der so Politiker und so dann leben, wenn sie von diesen Leuten umringt sind, die sie da interviewen und so, dass die da halt eben auch vielleicht den Eindruck gewinnen, dass sie sich da in die Nähe von diesen Überlegungen begeben müssen, weil ja ganz viele Leute so der Meinung sind und das dann vielleicht gar nicht so mitkriegen, wie da so die generelle Akzeptanz ist, weil es kommt ja so auch keiner auf die Idee, irgendwie in seinem privaten Geschäft oder irgendwie mit seinen Freunden oder so sich darüber zu beschweren, dass da irgendwie nicht die weibliche Form benutzt wird von irgendwas oder so. Aber in diesen ganzen politischen Kreisen, da heißt es dann halt so, ja, das muss alles passieren und das muss alles überall untergebracht werden. Und da gibt es dann ganz klare Richtlinien so, dass Schulen und alle möglichen öffentlichen Institutionen sich da jetzt nachrichten müssen und das quasi so top-down irgendwie einführen müssen. So eine gendergerechte Sprache. Weil es ja irgendwie, ich mal überleg mal, ist ja sonst Deutsch ist ja Männersprache, so Punkt. Und da das muss man sich ja dann irgendwie auch, drum kümmern. Steht ja auch in fast allen Parteiprogrammen drin. Gender Mainstreaming und der ganze Scheiß. Also es ist nicht so weit weg von der Macht, dieser ganze Mist. Ja, eben, ist komplett drin, weil das kommt ja halt nur daher, ne? Weil die der Meinung sind, das muss alles so passieren, schreiben die das vor und so organisch passiert das ja nicht. Ne? Das ist ja gerade das Ding. Die meinen ja, das ist dieser Konstruktivismus, ne? So nach dem Motto, wir konstruieren das jetzt einfach mal um, weil das muss jetzt dekonstruiert werden, so wie es vorher konstruiert war, ist ja schlecht. Und dann wird das schon alles so normal und irgendwie dann von selbst dann halt weiterlaufen. Ne? Und alles, was dagegen spricht, das wird ja dann wieder abgetan mit, wir sind halt noch nicht weit genug, ne? So das Übliche, wie die Ideologen halt immer so denken, so nur weil unsere Maßnahmen nicht greifen und es nicht klappt, bedeutet das ja nicht, dass die Maßnahmen falsch sind, sondern es bedeutet ja nur, wir haben es noch nicht richtig gemacht. So wie irgendwie von wegen, weil alle kommunistischen Länder fehlgeschlagen sind, heißt das ja nicht, dass Kommunismus eine schlechte Idee ist, sondern das heißt ja nur, dass diese Länder keine kommunistischen Länder waren. Ne? Die haben das einfach noch nicht richtig durchgezogen. Wenn man das ja, man muss macht. Da einen neuen Menschen erschaffen. Ich meine, es war im Kommunismus immer eine Uridee, also einen neuen Menschen zu erschaffen, eine neue Menschlichkeit, die natürlich mit dem kommunistischen System zurechtkommt. Und daran erinnert mich das halt, diese Dekonstruierung von, es ist halt lächerlich, wenn du aus der Biologie Leute hast, die zum Gender, zu den Gender Studies rüberschauen und sagen, naja, das ist halt schon alles irgendwie Quatsch, und die Gender Studies sich dann aber hier auf die Füße getreten fühlen, weil es halt tatsächlich wissenschaftliche Ergebnisse sind, die reproduzierbar sind, die das widerlegen, und die dann aber nur rüberkommen mit hier mit einem moralischen Imperativ. Das ist halt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das mit der Politik noch nicht wirklich so mitbekommen habe, dass die da so einen Einfluss bereits bekommen haben. Aber in Sachen in der Akademie, also jetzt in unseren Universitäten und Hochschulen, glaube ich aber nicht, dass das jetzt so weit verbreitet ist. Oder ist es bei uns genauso wie bei den Staaten? Es kommt drauf an, also hier Dr. Lehmann, der ja bei uns auch schon mal im Stream war, der wirst du ja sicherlich auch kennen, der ist ja an vielen Universitäten immer mal unterwegs und der hat ja auch gemeint, es gibt da große Unterschiede. Also es gibt halt sowas wie Göttingen, das ist halt ganz furchtbar, da gibt es ja auch so Vorträge mit Marx für Querfeministen und so ein Zeug, was ich nochmal rausgefunden hatte. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass Frankfurt-Oder auch ganz schlimm ist, weil da kannte ich eine, die da auch so Liberal Arts quasi mäßig studiert hat und die hatte halt da auch so ein Modul für Geschlechterkram und die ist da auch komplett verzweifelt in dem Kram. Also das war da in Frankfurt-Oder auch ganz schlimm. Die Norwegen merken es halt dann, sobald die Quoten bei ihnen ankommen und sie dann, die nicht erfüllen können aus irgendwelchen Gründen. So wie Old Gamer mit dem Karate-Club oder ein Kumpel von mir jetzt an der Uni in Mainz, denen sind Forschungsgelder in der Physik gestrichen worden, weil sie halt nicht genug Frauen haben. Dann sind natürlich noch so halt die größeren Unis Berlin, Hamburg und so sind natürlich noch ziemlich schlimm. Da gibt es auch die Lahn Hornscheid, das ist diese Dame, die da irgendwie meinte, sie wolle als Professex irgendwie angesprochen werden. Hast du sie gerade eine Dame genannt, Chris? Das ja, Das ist das triggert die gleich. Grundsätzlich ist ihr Bildungssystem völlig anders als das Englische und das Amerikanische. Es ist ja mehr Meritocracy. Es ist ja mehr auf Merit aufgebaut. Und unsere Universitäten und Hochschulen unterscheiden sich ja in dem, dass in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien, da hast du ja diese Societies, diese Clubs. Die Universität ist ja mehr so in fast schon wie eine Art Bereich zum Leben strukturiert, wo unsere Universitäten aber im Vergleich dazu, da gehst du hin, du hörst die Lesung an und du haust wieder ab. Ja, das kannst du sicherlich so machen, aber es gibt ja hier auch diesen ASTA und diese ganzen Sachen, ne? Und ja, aber also zum Beispiel bei mir in Hannover gibt es da auch so eine Gruppe, die sich autonomes feministisches Kollektiv nennt und so. Ne? Die sind da auch im ASTA drin und so Zeug. Ja. Also das ist schon auch verwurzelt. Die Frage ist so ein bisschen, wie sehr die Professoren jetzt aus anderen Bereichen da, also ob es hier auch so eine Minister-Click oder sowas geben könnte. Und ja, das weiß ich jetzt nicht. Und auch so Sachen, also alleine mir hat auch mal ein Maschinenbaustudent, der hier in Hannover studiert hat, erzählt, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich mich so ein bisschen mit Feminismus beschäftige, dass es da irgendwie mal einen Schweißerkurs gab, nur für Frauen. Und dann irgendwie so diverse Leute aus seinem Fachgebiet gesagt haben, wir würden aber vielleicht gerne auch mal einen Schweißerkurs belegen. Aber wir sind halt keine Frauen. Und da hieß dann so, nee, das ist jetzt hier Schweißerkurs nur für Frauen. Aber warum das jetzt notwendig wäre, diesen Schweißerkurs jetzt nur für Frauen anzubieten, das konnte man ihm im zuständigen Bereich da auch nicht erklären. Aber so ist das jedenfalls gelaufen. Und sowas gibt es, denke ich mal, auch. Also ganz viel, auch bei jetzt Universitäten, die jetzt so komplett irre nicht sind. Und da es schwappt halt vieles rüber. Ne? Also nicht nur so dieser Rape-Culture-Begriff, sondern auch, ich meine, allein Campus-Rassismus, ne, dieser Hashtag, das ist ja auch, das war quasi komplett nach diesem ganzen Black Lives Matter-Misu-Zeug. Da gab es dann hier plötzlich Hashtag Campus-Rassismus, wo sie sich dann darüber beschwert haben, dass es irgendwie Zigeunerschnitzel in der Mensa gibt. Und das heißt Roma-Schnitzel. Schwarzknut und lauter so ein Zeug. Ne? Ja, und warum deutsche Professoren Deutsch sprechen und warum die alle so tierisch weiß sind und ja. Ja, und da gibt es dann auch Berichte bei Heute Plus und so drüber, ne, über diese ganzen Videos, die da auch wieder ihre Hashtags da bewerben dürfen. Und Deutschlandradio hat die Woche ein einstündiges Interview mit Kybra Gemüse gesendet. Also von wegen, die sind nicht einflussreich. Ja. Also mit dieser Mediennähe und diesen ganzen Instituten und Zeug, das da gibt, das ist ja auch so ein fließender Wandel. Die haben ja auch so viel Angebot alleine, ne, wo sie da ihren Kram, die können in Journalismus irgendwo gehen, bei den öffentlichen Medien, wo ja in Deutschland halt eben auch im Vergleich zu Amerika oder so, das halt eben heißt, wir wollen ja Experten hier haben, ne? Wir wollen hier keinen Bullshit machen, wir wollen ja hier richtig vernünftiges, seriöses Fernsehen machen und dann heißt es dann hier so, ja, jetzt wollen wir hier was zu Geschlechterthemen machen, ja, holen wir uns doch mal ein paar Experten. Und das sind dann solche Leute. Ne? Die Emine Aslan, die war ja bei Maybrit Illner auch eingeladen. 10. Genau, das ist diese Campus-Rassismus-Dame. Ah. Genau. War das die mit von wegen das deutsche Volk hat den moralischen Imperativ auszusterben? Das hat ja irgendeiner zitiert. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir die Folge anzuschauen. Das weiß ich nicht mehr. Ich muss nachschauen, ob das Zitat so zustande gekommen ist. Ich schau mal kurz in unserer Datenbank. Aber es ist auch lustig, dass gerade jemand mit türkischen Wurzeln irgendwie den Deutschen irgendwie das Aussterben empfiehlt, wo die Türken noch nicht mal in der Lage sind, irgendwie den Völkermord an den Armeniern irgendwie als Schandfleck auf ihrer Geschichte anzusehen. Ja, aber die sind ja ein bisschen bräunlicher, so vom Hautton her. Von daher prüft er ein Privileg. Wer ist jetzt brauner, die Türken oder die Armenen? Nee, die Türken brauner als wir. Ja, okay. Deswegen dürfen wir das nicht kritisieren. Ja. Oh ja, stimmt. Das erzähl mal Anita Sarkeesian und ihrer Mutter. Kannst ja auch noch weitergehen, ne? Dann kannst du ja auch gleich sagen, also die Türken waren noch Verbündete von den Nazis. Also und bevor die Amis im Mittleren Osten aktiv geworden sind, also die Nazis und halt Kaiserreich Deutschland, hat den Dschihad mitfinanziert, damit die auf unserer Seite kämpfen gegen Russland und die anderen. Also, ja. Ja, also wo wir ja gerade bei Pressekram und so in Deutschland waren und diesen Aktivisten vielleicht schon mal fliegenden Wechsel, erstmal wollte ich hier nochmal kurz hinweisen auf, dass hier die Süddeutsche schreibt, Gorka, das sich inzwischen zum Politikportal gewandelt hat, fand ich auch ganz nett. Ja, oh Gott. Das ja, ist ja. Ein Satz, der bei mir körperliche Schmerzen hervorruft. Also ich, da ziehen sich bei mir die Fingernägel hoch. Also, alter Schwede. Ja, und das nächste Ding dann hier, wo ich drüber reden wollte, diese Sache hier mit Frau Petri und Dunja Halali. Dunja Halali, das war ja diese Dame, die da bei so einer, Pegida-Demo da einfach hingegangen ist und sich da mit drei Leuten unterhalten hat und hinterher hat sie dann die goldene Kamera für, oder was deutscher Fernsehpreis, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall für beste Informationen bekommen, dass sie sich da mal eine halbe Stunde in den Regen gestellt hat. Und jetzt sagt hier Frau Kepetri, dass sie kein Interesse hat, sich mit der Politikaktivistin wie Frau Halali zu unterhalten und das mit der Politikaktivistin, das führt sie hier zurück auf, also sie war auf jeden Fall nicht im Morgenmagazin. Morgenmagazin ist ja die Sendung, wo die Dunja Halali da unter anderem dafür verantwortlich ist und also Moderatorin ist. Und Frau Kepetri hat also da eine Teilnahme abgesagt und das war wohl alles so ein Hin und Her mit, dass sie keine Zeit hat und so weiter. Und sie hat dann hier, so stand denn das hier, wo sie hier irgendwie mit dabei ist, jedenfalls hier vorgeworfen, dass sie eine Skandalisierung anstrebt, also die Halali eine Skandalisierung anstrebt, indem sie da halt eben so ein riesen Ding draus macht, dass sie da nicht hingehen wollte. Und danach kam dann halt erst dieser Vorwurf von wegen Aktivismus, was ich bei der Dame übrigens auch sehe, weil sie ja auch immer sich da groß im Vordergrund gestellt hat, wenn es darum ging, auch über Hass im Internet und so ein Zeug. Das ist ja auch die Frau, die da irgendwie erreicht hat, dass da jemand, der ihr wohl ein paar Kommentare geschickt hat, jetzt irgendwie, wie viel war das, 20.000 Euro oder so bezahlen muss, wenn er das nochmal wiederholt. Nee, das war viel mehr, das war fast 100.000 Euro oder sowas. 100.000 Euro sogar, ja, okay. Wo stand denn hier, wo sie hier irgendwie Mitglied ist? Oder war das ein anderer Artikel? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal rausgesucht. Es gibt ja diese tollen neuen deutschen Medienmacher. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal. Das ist ja hier so ein Netzwerk, wo die sich hier zusammentun. Und da geht es halt so um Leute mit Migrationshintergrund. Und da ist sie dann natürlich hier auch mit bei. Mhm. Und das ist dann so jemand, kann man sich ja auch schon darüber streiten, ob das jetzt so jemand so wunderbar objektiv macht, mit der AfD zu reden. Ne? Auf jeden Fall, oder ob es überhaupt sowas braucht wie die neuen deutschen Medienmacher, weil was ist mit den alten deutschen Medienmachern verkehrt? Ne? Normalerweise kommt es ja eher darauf an, ob die da vernünftig Bericht erstatten oder so, aber wie das ja mittlerweile immer wieder ist, und da sind wir ja wieder bei unserem ewigen Thema. Man muss sich ja immer selber zum Objekt des eigenen Beitrags machen und über seine eigenen Befindlichkeiten reden und wie die Leute ja alle böse sind und so ein Zeug. Und das schaffen diese Leute ja hier immer sehr gut, die neuen deutschen Medienmacher. Und von daher teile ich diese Einschätzung von Frau Petri durchaus, dass es sich bei dieser Dunja Halali eher um eine Aktivistin handelt als um eine Journalistin. Das ist ja auch nicht die einzige. Man muss ja auch diese, wie heißt die, Goline Atay, die sich bei dem Ukraine-Konflikt sehr in den Vordergrund gestellt hat mit ihrer Meinung und da auch die Öffentlichkeit beeinflusst hat, sich auf die Seite praktisch der Maidan-Leute zu stellen und die bösen, bösen Russen und die guten, guten Faschisten von Kiew halt. Ja. Das Witzige bei der Halali ist ja, wenn man sich mal ihr Twitter-Feed durchliest, also ein bisschen durchsieht, die scheint ja einige sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, typisch arabische Ansichten über Juden zu haben. Und das scheint niemand seltsamerweise zu hinterfragen. Niemand fragt ihr jetzt einmal genau, ja, was halten Sie eigentlich von Juden, Frau Halali? Weil das würde mich wirklich interessieren, was sie dazu sagen hätte. Ja, die würde wahrscheinlich die jüdische Siedlungspolitik kritisieren oder so. Also dieses, ich bin kein Antisemit, ich will ja nur die 7 Millionen Juden in Israel ermorden. Das ist kein Antisemitismus, so auf diese Art. Das hatten wir heute ja schon mal, weil irgendjemand hat wohl der Penny Raid, der Laurie Penny, Antisemitismus unterstellt. Und worauf es dann eine Shitshow auf Twitter gab zwischen zwei Feministinnen, nämlich zwischen ihr und irgendeiner anderen, wo sie immer die Karten gezogen hat, so, ich bin doch selbst Halbjude, ha, hier, Minority-Karte. Und außerdem, ich wurde letzte Woche im Zug von ein paar Leuten diskriminiert, weil ich Jude bin, ha, Oppression-Karte. Aber das ist doch internalized Antisemitism. Ja, das hat ja dann einer vorgeworfen, dass sie Antisemitin ist. Das muss sie sich ja nicht wundern, weil das werfen sie ja Frauen, die Feminismus ablehnen, auch vor. Deswegen finde ich es so geil, weil die sich immer wieder wundern. Das ist eins zu eins die gleichen Unterhaltungen, die sie mit uns teilweise irgendwie vor 2 Jahren gehabt haben, so mit Feminismus. Und jetzt wundern sie sich, dass diese gleichen Denkmuster sie in den Arsch beißen. Ja, das ist halt gerade dieses Ding mit Gedankenverbrechen sozusagen, weißt, dass du dir dann die Deutungshoheit für die Gedanken der Person aufbewahrst. Also, das ist halt, also dass du die Moral der anderen Person oder der Grund für das Argument bereits zu kennen glaubst, und das geht halt gar nicht. Und ich meine, mit Israel-Kritik, ich finde halt, der Staat Israel wird immer zu einem sehr hohen Standard herangezogen, den er zu befolgen hat, und irgendwie Jordanien mit Scharia-Gesetzen und halt all die ganzen Länder, die drumherum sind, da ist es halt mit den Menschenrechten nicht ganz so genau, oder nehmen wir jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien, also ich finde es immer ein bisschen lächerlich, dann sozusagen die humanitäre Insel im Mittleren Osten dann runterbuttern zu wollen, und dann aber auch nicht die Region anzuschauen. Also die Sache ist, die ist ja eindeutig eine Aktivistin. Da gibt es ja nicht etwas zu diskutieren. Die hat eindeutig eine Aktivistin, eindeutig jemand, die ihre Position benutzt, um jetzt ihre Ansichten weiter zu fördern. Und es ist sehr seltsam, wie niemand das hinterfragt. Weil sie anscheinend ja weil sie als Journalistin gesehen wird. Und niemand hinterfragt jetzt diesen Aktivismus, den sie betreibt. Danke für den Tweet übrigens, dass du den uns zeigst. Ist die wirklich nach Berlin gezogen? Die Penny? Noch nicht, glaube ich. Aber hatte sie vor? Ja, seitdem ich das mit der Penny weiß, habe ich Angst vor Einwanderung. Danke. Nein, Quatsch. No, EU, England raus aus der EU, damit Laurie Penny nicht einfach so umziehen kann. Ja. Nee, ich glaube, Anne Witzorek wird sich am meisten dagegen sträuben, dass Laurie Penny nach Berlin kommt. Ja. Da kommt aus der Anne Witzorek-Ecke, nämlich She took my job! Ja, naja, also bei dieser Nummer da mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo Laurie Penny mit der Frau vom Missy-Magazin, da Frau Lohaus, auf dem Podium saß, da hat ja die erste Frage, hat ja Anne Witzorek gestellt. Und die hat natürlich gleich nochmal erklärt, wer sie ist, wegen als Torte zu Hashtag Hofschrei. Und da so ein Shit. Also habt ihr jetzt hier schon über dieses Penny-Ding gesprochen? Ich war ja gerade kurz mal nicht da. Ja, ich hatte es kurz umrissen. Wir haben gerade damit angefangen im Endeffekt. Also wenn du was dazu sagen willst. Achso, nee, ich habe es jetzt schon mal hier aufgeklappt, dass er da drüber reden konnte. Also ich finde, das war, blende ich dich nochmal ein, warte. Ist so das Schlimmste irgendwie, wo die Dame hier, also habt ihr schon prinzipiell erklärt, worum es ging? Ja. Okay. Und ja, sie sagt ja hier, the problem is not Israel, it's Hamas. Und dann kommt er hier als Antwort, this is utter nonsense. Alter Schwede. Absoluter Nonsense. Alter Schwede. Oh Mann. Ja, vor allem später in der Unterhaltung, was noch geiler ist, wo dann gesagt wird, man muss ja Antisemitismus von Judenhass trennen. Ja, und ich fand das auch lustig, dass sie hier in irgendeiner Besprechung, ich glaube, das war aber jetzt nicht diese hier, sie beschwert sich da auch darüber, also Penny jetzt, dass sie letztens in irgendwo in der Bahn oder im Bus oder so, Public Transportation, sagt sie, da irgendwie harassed wurde wegen ihrer jüdischen Herkunft oder so. Ja, die hat systematisch alle Karten gespielt. Die hat die Ich bin eine Minderheit-Karte und dann die Ich bin unterdrückt-Karte gespielt. Und dann natürlich auch noch die Traumakarte, weil das ja ganz kurz zurückliegt und weil sie an ihr Trauma erinnert wird, so ungefähr. Das ist sehr, sehr gut ihre Hand gespielt. Sehr delikat zum Zusehen, wenn sich diese Leute immer gegenseitig zerfleischen. Ja, genau, wie wir letzte Woche schon gehört haben, kann man sie ja nicht mehr lesen, weil sie ja so krass geassert wird. Oder war es vor 2 Wochen schon? Ich erinnere mich nicht mehr. Oh Mann. Ja, genau, das war es hier. I was harassed for being Jewish on public transport last week. Ey, wie bitte soll das funktionieren? Sind da irgendwie reingegangen und hat gerufen, Shalom! Und die haben dann so gesagt, Mazeltov! Ganz im Ernst. Und die haben nicht zurück Shalom gesagt, wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich das Problem oder so. Ey, wie soll das funktionieren? Wie muss man sich das vorstellen? I was harassed for being Jewish on public transport. Ich meine, sie ist reingekommen und hat alle mit Shalom begrüßt und hat irgendjemand gesagt, ihr seid doch reich, wieso fährst du nicht Auto? Aber ja. Aber ich meine, die Lori Penny, ich finde es halt auch lustig, wenn sie dann sagt, ja, Israel ist das Problem, was Palästina-Konflikt, Gaza-Konflikt hochkochen lässt. In Israel leben 12% Muslime. Und wenn man dort Umfragen macht, dann können sich 70% dieser Muslime keinen besseren Staat als Israel vorstellen, in dem sie leben können. Da frage ich mich dann auch, inwieweit dann die Aussage, die sie da macht, irgendwie einen tatsächlichen Wert hat, der irgendwo mit irgendeiner Quelle belegbar ist. Das ist halt einfach nur Twitter-Quark und das war's. Also, nee. Hat es halt auch nicht. Sie unterstützt halt diese Organisation BDS, was war das? Boycott, Divestment and Sanctions, die halt irgendwie Israel zerlegen will. Kauft nicht bei Juden. Eigentlich sich auch kauft nicht bei Juden nennen, weil wenn man sich die Liste mal durchliest, dann findet man ganz schnell heraus, dass die meisten dieser Geschäfte, also dieser Firmen, nicht israelisch sind, sondern einfach nur jüdische Besitzer haben oder jüdische CEOs. Mhm. Ist eine interessante Tatsache, die nie jemand aufzeigt. Bei was jetzt? Bei den Sachen, die da boykottiert werden sollen. Ja, BDS-Movement, die Firmen, die sie zum, also die sagen eben, also wir wollen israelische Produkte und israelische Firmen boykottieren, aber wenn du dir mal die Liste durchliest, dann findest du ganz schnell heraus, dass die Firmen sind einmal israelisch, sind einmal in Israel basiert. Und von dem, was ich gesehen habe, wenn ich jetzt nur ein paar dieser angeklickt habe und angesehen habe, manche dieser Firmen haben halt auch nur jüdische. Eine türkische Kleidungskette, glaube ich, eine türkische Kleidungsfabrik, die auch Kleidung für H&M produziert, die scheinbar einem türkischen Juden gehört und die steht auf dieser Liste oben. Ja, super. Das ist halt, ach, keine Ahnung, ich finde das, der Israel-Palästina, das ist ja so ein Ding, wo es in der Linken einen riesen Divide gibt praktisch, auf der linken politischen Seite, so von den Leuten, die halt sagen, nein, wir müssen dogmatisch Israel ablehnen, weil das die Unterdrücker sind, und die anderen, die halt sagen, das muss man vielleicht differenziert sehen. Ja, das kenne ich auch. Also von den linken Gruppen, wo ich dann rumlaufe, das ist eigentlich immer auch irgendwo ein Thema. Deswegen ist zum Teil das sogar so, dass der Konflikt dort auch immer relativ gern totgeschwiegen wird, weil es halt auch nicht so einfach ist, da zu einer Meinung zu kommen und sich richtig zu informieren. Weil es halt einfach auch einen religiösen Kontext hat, einen ethnischen Kontext, einen historischen Kontext. Also ich meine, es gibt ja dann auch immer Leute, die sagen, ja, der israelische Staat wird immer größer. Naja, er wurde halt auch sehr oft angegriffen. Und wenn dann irgendwie die Armeeführung, die in den 60ern, 70ern Israel angegriffen hat, von den umliegenden Staaten mit Völkermord den Juden gedroht haben, bevor sie sie dann angegriffen haben. Dann ist es auch irgendwo ein bisschen lächerlich, dann zu sagen, ja, Israel weitet sein Gebiet aus, wenn sie militärisch die Oberhand behalten haben, nachdem sie angegriffen worden sind. Also das ist halt so, keine Ahnung, einfach nur lächerlich. Jetzt, wo du dieses Bild hier zeigst. Ja. In den letzten 3-4 Jahren, ich habe ja eine 70-Stunden-Arbeitswoche gehabt. Ich habe ja in den letzten 3-4 Jahren kaum Zeit gehabt, das alles mitzuverfolgen. Seit wann schmissen die Haare so? Ich meine, die hat noch, wenn ich mich erinnere, die hat so, wie soll ich sagen, die hat richtig ostdeutsch einfach ausgesehen und nicht so. Wäre jetzt Witz direkt, du bist ja, genau. Seit wann, also die versucht ja jetzt noch richtig. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese ansehe, die versucht so richtig auch im Aussehen die Leute aus Kanada und den Vereinigten Staaten zu imitieren. Nicht nur jetzt in der Argumentation, sondern auch im Aussehen. Was meinst du genau? Da war sie eben rausgeleckt. Was meinst du vom Aussehen? Ja genau, dass sie sich rausleckt, dass sie sich jetzt sinkt und die Haare macht und was weiß ich. Die hat ja früher immer den Pony-Schwanz gehabt und was weiß ich was. Ich glaube, die wird einfach älter. Ja. Ich glaube, sie hat schon mal. Die hat ja sowieso viele deutsche Feministen, hat sie ja auch so diese Biografie, so nach dem Motto, ja, und dann habe ich irgendwann feministing.com gelesen und dann wusste ich irgendwie Bescheid, dass es irgendwie total wichtig ist und dass es diese Sache da gibt, wo ich mich unbedingt beteiligen muss und so ein Krams. Und also das ist da schon klar, die machen ja auch keinen Hehl draus, dass sie das alles da irgendwo aus Amerika übernommen haben. Nur für die ist das wieder so halt Autorität, ne? Hier, ich berufe mich auf diese Autorität, mit anderen Worten, braucht da nicht hinterfragen, das ist alles schon in Ordnung. Ja, und für die Leute, die das jetzt vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, so, das ist hier die Frau Dunja Halali, ne? Und das ist hier Frau Witzurek. Und das war die kurze Begegnung im Morgenmagazin, wo ja Frau Witzurek auch ihren ihren ausnahmslos Hashtag da verteilen durfte. Und da halt eben auch wieder kundtun durfte, dass das ja ein generelles gesellschaftliches Problem ist mit den Vergewaltigungen und so. Und dass wir Frauen ja auch nicht toll finden in Deutschland, angeblich. Und dahinter macht man dann wieder so ein Foto, ne? Weil das ja kurz bevor die Männerrechtler, die standen wahrscheinlich da kurz in der Ecke und haben kurz überlegt, ob sie schon mal einschreiten sollen. Ne? Aber dann haben sie sich gedacht, warten wir lieber noch mal eine Minute. Allein schon, wie das Foto gemacht worden ist, ich meine, mit den Scheinwerfern im Hintergrund, das sieht eh schon aus wie ein Gestapo-Verhör. Wie viele Lichter siehst du hier? Zwei. Ich hätte sonst auch... drei Lichter, dann sind da drei Lichter. Hier, Kraut, was du meintest mit Rape Culture, dafür gibt es im Deutschen nicht mal wirklich ein Wort. Das finde ich interessant, das zieht sich irgendwie so durch. Ich lese gerade mit Stapelchips, dem YouTuber, lese ich so im Tandem das Buch von der Witzurek zu ihrem Hashtag-Kram, im Prinzip so ihr Magnum Opus. Und sie hat ungefähr 100 Seiten, ist so ein kleines Leaflet. Und das zieht sich durch, dass sie ums Verrecken nicht diese englischen Feminismusbegriffe übersetzt. Ja, macht sich einfach nicht bescheuert anhören. Vergewaltigungskultur, sozialer Gerechtigkeitskrieger, das ist Goebbels 101. Das ja, ne, das ist halt die Sache, sobald du solche Sachen auf Deutsch übersetzt, schwingt da immer so eine gewisse, so ein Unterton mit. Ja. Vergewaltigungskultur. Wenn die Rape Culture, die hauen das ja raus und dann hauen sie die und nutzen aus, dass das ein kurzes Wort ist und dann treten dann die Definition breit. Aber Vergewaltigungskultur. Ja, genau. Das kannst du nicht so leicht Safe abgeben. Space. Safe Space, das kannst du auch als Lebensraum übersetzen und das wäre natürlich dann das Beste. Und sicher meinen Lebensraum. Ja. Wir brauchen mehr Safe Spaces im Osten. Ja, aber den Begriff Schutzraum gibt es doch auch im Deutschen eigentlich. Ist das nicht eine bessere Übersetzung? Oder Raumschutzraum. Wie in Dresden, oder was? Ja, antifaschistischer Schutz, weil das sowieso, habe ich so ein bisschen das Gefühl, den wollen sie überall aufbauen, weil es wird ja immer davon geredet, so, dass das alles so schlimme Nazis sind und so ein Kram und dann meinen sie ja, also das ist mir ja damals da vor allen Dingen bei dieser Veröffentlichung von der Da haben wir jemand von der Stiftung Das Gaming aufgefallen, wo die dann da alle meinten, so ja, hier, man muss keine Diskriminierung, wir sind gegen Diskriminierung. Der nächste Satz, den sie dann schreiben, ist, ja, dann baut euch eure eigenen Communities auf, so, und überlegt euch, wen ihr da einladet und wen nicht. Ne? So, weil die anderen sind ja alle Nazis, so nach dem Motto, und dann müsst ihr euch, von denen müsst ihr euch natürlich abkanzeln. Aber ansonsten Inklusivität, jeder ist willkommen. Und natürlich nicht die Leute, die wir nicht leiden können, die sind natürlich nicht willkommen. Und die brauchen sich ja auch nicht wundern, weil die wissen ja genau, was sie getan haben, und sie sind ja eh schlechte Menschen, moralisch degeneriert. Das sind ja immer so die Sachen, dass sie ja auch jede Debatte auf so eine Moralebene heben, um dann halt eben natürlich, weil sie ja davon ausgehen, dass sie die moralisch Überlegenen sind, dann sofort ihr Urteil fällen können, ohne sich weiter damit zu beschäftigen, was da irgendwie kommt von der anderen Seite, und dann gleich wissen so, naja, ich bin ja moralisch überlegen, ihr seid ja moralisch unterlegen, mit anderen Worten, ich habe recht. Ja. Ach ja, naja, aber zum Beispiel Backlash, das war halt auch so ein Ding, das also sie sagte, warte mal, ich zitiere einfach mal gerade, der Backlash, zu Deutsch etwa Rückschlag, ist sozusagen der Darth Vader zur feministischen Rebellion. Lol. Tweet. How do you do, fellow kids? Also zum Thema Backlash habe ich ja auch noch die Woche was Interessantes gelesen, und zwar auf dem neuen Sturmgeschütz der Demokratie, Bento. Wer das nicht kennt, das ist der, der Kindergeburtstagsableger von Spiegel. Ja. Und da geht es halt auch um Backlash. Und eine von den Autorinnen hat sich dann mal mit einem der Trolle unterhalten, die unter ihrem Artikeln boshafte Sachen posten. Und das Unterhaltsame fand ich halt die Beispiele der boshaften Sachen, wie hier das Gefühl 1000 Zeilen ohne Inhalt. Ist es okay? Ja, natürlich. Dein Leben. Warum so viel Aufhebens darum? Ist das der neue Stil im Journalismus? Ich glaube, ich gewöhne mich gedanklich an die Bild. Das ist offensichtlich schon Trolling oder Harassment oder hier das Essenz des Artikels, ich war mal cool, jetzt bin ich nur noch Mainstream und ich tue mir so leid. Dafür hätte man keine gefühlten 10 Seiten gebraucht, das ging auch in 3 knackigen Absätzen. Also, wenn das schon zu PTSD führt, oder ihr Widerspruch ist unerwünscht, Kritik ist Hass, und überhaupt hat die Schreiberin recht, alleine weil sie Feministin ist. Also, wenn das schon den Backlash ausmacht, dann weiß ich nicht, was passiert, wenn die Frau mal wirklich Gegenwind bekommt. Ja. Mensch, ich meine, die erste Zeile hier, das ist schon so hochnäsig. Dieses, als Redakteurin stehe ich mit meinem Namen und Gesicht im Internet. Ja. Ihr seid doch alle nur anonym. Ja. Das ist, Nee, ich meine, aber die Frau ist auch, wenn man ihre Artikel liest, die ist einfach auch extrem von sich selber überzeugt und hat dieses New Journalism Ding mit großen Löffeln gefressen. Ne? Also, das, ja, da muss ich mal öfter reinschauen. Es tut weh, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr lustig, Bento zu lesen. Ne? Weil, was ist denn da die Zielgruppe? Ist das so 15-Jährige? Oder? Ich habe das Gefühl, ja, so. Ich glaube, 25-Jährige Feministen. Ich meine, immerhin ist sie am Ende zwiegespalten, weil der Typ wohl offensichtlich gar nicht so unfreundlich war in dem Gespräch. Aber trotzdem ist es natürlich völlig respektlos und falsch, sie halt damit so zu bombardieren. Allerdings die Kommentare, ja. Ja, in den Kommentaren bitte definiere doch mal den Begriff Troll aus deiner Sicht. Gerade bei deinen ergänzenden Kommentaren habe ich den Eindruck, dass es für dich bereits ausreicht, nicht deiner Meinung zu sein und das auch in einem Kommentar zum Ausdruck zu bringen, um von dir als Troll eingestuft zu werden. Das ist eigentlich sehr schön zusammengefasst. Genau das, was ja ständig, ich meine, wie oft bin ich ein Troll genannt worden in letzter Zeit von Leuten, mit denen ich einfach nur versucht habe zu diskutieren. Und ich war halt nicht ihrer Meinung. Und da bin ich sofort ein Troll, ist klar. Mal. Ja, das war mein kurzer Exkurs auf Bento. Wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam, aber auf eine schmerzhafte Art und Weise. Das bringt dann nur zu einem weiteren Artikel weiter. Wie es sich anfühlt, als schreibende Frau im Netz beleidigt zu werden. Das Ding ist halt, wenn dann Leute dann sagen, dass sie davon PTSD bekommen, da dreht sich's bei mir halt auch in der Magengrube um. Also nur mal so die Geschichte von PTSD. Das ging auf einen amerikanischen Psychiater zurück, der nach der Hiroshima-Explosion mit Überlebenden der Atombombe sich beschäftigt hat und sich mit KZ-Ärzten und Leuten, die Konzentrationslager überlebt haben und die Kriegsgefangenenlager im Vietnamkrieg überlebt haben. Auf der Arbeit beruht das Krankheitskonzept von PTSD. Wenn mir jemand sagt, dass er PTSD von Online-Kommentaren bekommen hat, dann ist das einfach nur unter aller Sau. Also der Arzt, der hat, also ich lese zurzeit das Buch von ihm, was sich um die Überlebenden von Hiroshima dreht. Und damals haben die Japaner selber sich dem psychologischen Aspekt der Sache nicht gewidmet, weil die nicht in der Lage waren, sich das Leid von den Menschen anzuhören. Also immer wieder haben Ärzte versucht, sich damit zu beschäftigen, aber die Ärzte haben es nicht geschafft, sich die Geschichten von den Überlebenden auch nur anzuhören. Darauf beruht PTSD. Die Sache, die ich auch gelesen habe, wie ich mich mit dem befasst habe, ist, dass die Behandlung von PTSD ist, was weiß ich, von zum Beispiel von Leuten, die aus Kriegsgebieten zurückkehren, es geht vor allem behandeln diese Leute darum, zu versuchen, sie wieder zurück in die Gesellschaft zu bekommen. Sprich, dass sie keine Flashbacks mehr haben, dass sie nicht in einen vegetativen Status zurückfallen. Und der vegetative Status ist bei jemandem, der ein schweres Trauma hat, ein psychisches. Das ist, wenn die sich zurückziehen, zum Beispiel ins Haus oder ins Schlafzimmer und was weiß ich was, und dann nur da sitzen und Löcher in die Wand starren. Und das nennt man dann Vegetative State. Also die sitzen dann nur mehr herum, die tun nichts und die vergammeln dann. Und das ist so ziemlich das Gefährlichste, was passieren kann in so einer Situation, denn in dieser Situation beginnen dann diese Leute, also erstens einmal bekommen sie mehr Flashbacks und sie fangen dann an, über Selbstmord nachzudenken. Und ich muss dann immer denken, mit dieser Safe Space Argumentation, wenn diese Leute sagen, ah, wir brauchen Safe Spaces für Leute, die PTSD haben. Erstens einmal, ihr habt alle kein PTSD. Und zweitens, selbst wenn diese Leute es hätten, es wäre kontraproduktiv. Es wäre eigentlich entgegen dem, was eigentlich solchen Leuten helfen würde. Ja, das ist medizinisch hilft es ja nicht. Und das ist halt, finde ich, schon eigentlich ziemlich heftig, dass du falsch auf falschen Behandlungsgrundlagen dir irgendwie ein moralisches Argument zurecht biegst und dann irgendwelchen Quatsch forderst. Ich Also wortwörtlich. bin in der Gegend aufgewachsen, da hat es ein katholisches Gymnasium gegeben, da sind über Jahre hinweg Kinder sexuell misshandelt worden. Und ich kann mich noch genau erinnern, da hat es jemanden in dem Ort gegeben, der ist sexuell misshandelt worden als Kind, der war in seinen 40ern oder 50ern. Erzähl mir nichts von Trauma, du Arschloch auf Twitter. Schau dir mal Leute wie diese an. Leute, die, also von dem, was ich gesehen habe, das war ein Mensch, der war einfach völlig vernichtet. Da war man wirklich zerstört, muss man fast schon sagen. Und wenn ich dann Leute höre, ich bin da ganz deiner Meinung, wenn ich Leute höre, die dann sagen, oh, ich habe PTSD, weil jemand hat etwas Gemeines zu mir im Internet gesagt, dann leck mich am Arsch. Das Ja. ist, Ja. ah. Die Ja, Leute, das die noch ist. das beste Argument haben, sind die, die sagen, hier, ich habe PTSD, weil ich vergewaltigt worden bin. Und das und dann und wenn sie dann da halt sagen, hier, wir brauchen an Universitäten für die einen Safe Space, wo sie sich hin zurückziehen können. Allerdings hat da der Milo auf der Dangerous Faggot Tour irgendwie beim vierten Stopp oder so haben sie ihn nicht nur laut haben sie nicht nur Krach gemacht, sondern haben sie ihm Fragen dazu gestellt, was er denn dazu findet. Und was er sagte, stimmte einfach. Das war, Leute, wenn jemand vergewaltigt worden ist, versteht das jeder, dass der oder diejenige nicht in der Universität auftaucht eine Weile. Das ist vollkommen okay. Die kann ein Jahr lang Therapie machen. Das stört keinen. Und ja, keine Ahnung. Und das ist im besten Fall von deren Argumenten. Aber das Ding ist ja auch, dass dieser Survivor-Begriff, also der Überlebende, dass der auch total inflationär benutzt wird. Also es sind ja auch inzwischen, es gibt ja auch Survivors of Harassment und Survivors of irgendwas, als wenn das lebensbedrohende... Es ist reiner Narzissmus. Ja? Da ist nichts anderes dahinter. Das sind Leute, die haben keine Persönlichkeit, die sind langweilig, die sind absolut uninteressant. Und auf welcher Basis würdest du mit so einem geschmackslosen Stück Dreck auch ein Gespräch führen wollen? Und dann träumen die sich, die haben ja in ihrem Leben nie irgendwas erreicht oder arbeitet und dann träumen die diesen Schwachsinn auf. Ja, wortwörtlich. Ich meine, daher kommt ja auch Rape Denialist. Ja, Holocaust Denialist, Rape Denialist. Und sich dann mit Begriffen sozusagen die Ideologie schön schmücken, die auf wirklich furchtbares menschliches Leid zurückgehen und dann aber selber die Deutungshoheit politisch an sich reißt. Also es ist einfach geschmacklos. Komplett. Ja, es gibt ja auch die Leute, die halt eben nur das Harassment benutzen, um sich dahinter zu verstecken und zu sagen sozusagen, hier hört den Leuten nicht zu, die jetzt euch erzählen, dass ich nicht so prima bin, weil das sind ja alles Harasser und wenn ihr denen jetzt zuhört, dann enabled ihr die ja nur. Ja, die Stichwort Gamergate. Ne? Ja, die typischen, oh, meine Mentions sind voll mit Gamergate. Und dann, Moment, ich habe deine Mentions durchgeguckt, da ist überhaupt nichts. Ja, mal zum Vergleich mit den Leuten, die so PTSD behaupten. Ich habe ja diese Woche gemerkt, dass die Frau Julia Schramm von der Amadeo-Antonio-Stiftung da auch irgendwie behauptet, sie hätte mal PTSD gehabt. Und ich weiß noch genau, was der Shitstorm mit der war. Denn die war ja mal im Vorstand von der Piratenpartei. Und sie hat dann so Sachen gesagt wie, das Urheberrecht ist irgendwie das Schlimmste, keine Ahnung, sowas in der Richtung halt. Urheberrecht, scheiße, total furchtbar. Und dann hat sie ja so ein Buch geschrieben, das heißt Klick mich, also ein Roman. Mhm. Und dann ist jemand auf die glorreiche Idee gekommen zu sagen, naja, wenn du das mit dem Urheberrecht so siehst, dann stelle ich deinen Roman mal online. Und da hat sie sich ja dann, ist sie ja dann gerichtlich gegen vorgegangen. Nein. Ach, das ist doch peinlich. Und richtigerweise haben natürlich die Leute gesagt so, aha, daher weht der Wind, ne? So viel zu dem Thema. Also, so nach dem Motto, ja, hier, wenn andere Leute so, dann will ich das auch alles umsonst haben, aber wenn ich selber was mache, dann könnt ihr schon bezahlen dafür. Ne? Und das war der Shitstorm, den sie dann gehabt hat. Wo sie dann hinterher meinte, so, PTSD und alles so furchtbar zu mir. Und, oh Gott, oh Gott. Habt ihr eigentlich diese Serie bereits gesehen, die auf dem Sci-Fi Channel in Amerika läuft, dieses The Internet Ruined My Life? Ja, ich habe das Thunderfoot-Video über das eine Ding gesehen und letztens noch eins über die Rihanna Wu-Nummer. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist wirklich, also Geschichtsklitterung im Feinsten, diese Serie. Also diese Sui Park-Folge war ja schon ziemlich hilarious mit dem Sniper vor ihrem Fenster und so. Aber die Rihanna Wu-Dramatisierung fand ich eigentlich fast noch lustiger. Also, ich bin Schauspielerin. Das ist ja. Vor allem, ich meine, das ist ja auch mal wieder total sexistisch, wenn man Brianna Wu von einer Frau spielen lässt, ja? War das eine Frau? Ich dachte, das wäre ein sehr schöner Mann. Ja, warum nimmt man da kein Trans-Schauspieler? Warum nimmt man keinen Trans? Was soll das? Ja. Ich habe das Gefühl, den hat sie selbst ausgesucht, weil sie sieht ja aus, als hätte sie Hiroshima überlebt. Und ja, sieht aus wie so ein leicht angeschmolzener Skeletor, ne? Ja, wie ein Ork einfach nur. Und sie wird sich bestimmt irgendwie den Schauspieler selbst ausgesucht haben. Ich fand's auch geil, wie sie versucht hat, mit aller Gewalt irgendwie sich Tränen rauszuquetschen, während es... Und es hat nicht geklappt hat. Ums Verrecken wollten keine Tränen kommen, egal wie sehr sie immer wieder angesetzt hat dazu. Ja, doch wie sie dann plötzlich meinte, sie hätte ja tagsüber nach Hause zurückkehren müssen und wäre dann aber sobald im Anbruch der Dunkelheit, hätten sie sich ja nicht mehr sicher gefühlt. Ja, und auch dieses, oh, und wenn es an der Tür klopft, dann weiß ich nicht, ist das jetzt Gamergate? Das kommt nicht zur Tür. Gamergate! Aber ich glaube tatsächlich, dass die sich selbst ihre Schauspieler ausgesucht haben, weil die Randy Harper hat ja jetzt auch so irgendwie so ein Ding gepostet, wo sie und hat ihr Profilbild geupdatet mit so was aussieht wie eine Schauspielerin, die sie sein soll. Also von der wird es wahrscheinlich jetzt auch im Internet Ruined My Life. Nee, das ist Photoshop. Ja? Glaube ich einfach. Also. Oh komm, das waren mindestens 60 Kilo runtergefotoshoppt. Ja. Naja, schauen wir mal. Also ich meine, ist es jetzt eigentlich schon raus? Ich glaube noch nicht, oder? Also es ist noch nicht ausgestrahlt worden. Das Brianna Wu oder das Randy Harper? Brianna Wu. Vienna Wohl ist, glaube ich, schon ausgestrahlt worden. Darüber gibt es so viele Reaktionen, würde ich auch annehmen, dass das raus ist. Ja, müssen wir vielleicht mal nachgucken. Ich kann auch noch ein Video machen. Da kann ich dir auch noch das Video dann schicken. Also ich habe es schon heruntergeladen auch noch. Okay. Naja, also ich meine, bisher war es ja zum Glück immer so, dass alles, was Brianna Wu gemacht hat, mehr so negative Werbung für sie war. Und ich denke Beispiel mal, dass das es halt bei so einer Sci-Fi-Geschichte genauso sein wird. Ne? Ja. Das Spiel war ja auch nur negative Werbung für sie. Ja. Ist das jetzt eigentlich endlich auf PC erschienen? Ich kann es kaum erwarten. Ich habe nicht nachgesehen, weil ich auch komplett alles Interesse verloren habe. Ja. Ich war irgendwie kurz einmal in der Diskussion und habe dann diesen ominösen Screenshot, den man auch finden kann, da, ja, wo sie halt sich selbst, also wo sie halt eben als Entwicklerin bei Steam eingeloggt ist und fragt, was haben denn die Leute gegen Brianna Wu und schüttet doch mal euer Herz aus so. Ja. Ist die Developerin von Revolution 60, Brianna Wu, eine schlechte Person? War die überrascht? Ja, genau. Ich finde es auch äußerst interessant, dass sie halt genau, ich glaube, 2 Wochen vor der Ausstrahlung dieser Sache hat sie ihre Blocklist auf Twitter entfernt. Also sie wird jetzt ganz bestimmt, bewusst gemacht, um jetzt von diesen ganzen Online-Harassment zu bekommen und dann geht sie wieder auf Patreon oder GoFundMe und oh, ich bekomme so viel Harassment, gibt mir Geld und was weiß ich was. Ich brauche ein neues Motorrad. Von der Brianna ist doch auch mal ein Artikel erschienen um SPJ Airplay herum, wo sie auch meinte, dass die Polizei einfach nichts macht. Und dann sich der Leiter von der Polizei, wo sie halt lebt, gemeldet hat und meinte, dass man doch bitte solche Kommentare in den Medien unterlassen soll, wenn man selber nicht zur Polizei geht. Weil wir haben jetzt einen Ansturm von Leuten, die ihren Fall melden, und aber die Person selber ist hier nie erschienen. Und dass das Polizeiarbeit behindert und Ressourcen verschwendet, wenn man Hype draus macht. Also sie ist selbst nie zur Polizei gegangen, oder wie? Ja, natürlich. Das war bei irgendeinem Zeitungsartikel um SPJ Airplay herum, also August letzten Jahres. Und das sagt halt schon irgendwie fast alles. Und unsere deutschen Medien, die tun dann das dann nur abschreiben und sagen, die Arme. Naja. Also. Ich wollte hier nur mal kurz mal wieder so ein paar Screenshots gemacht, was so in meiner Timeline da irgendwie aufgepoppt ist. Zum Beispiel dieses hier von der Taz. Vor den Taten kommen meist die Worte, wird hier Heiko Maas zitiert. Der Justizminister im Interview über rechte Gewalt. Ich habe es nicht gelesen, aber das reicht ja schon wieder her. Das Übliche halt. Ne? Und also sieht man dann mal so, wie unser Justizministerium da so zur freien Meinungsäußerung steht, weil das hängt dann wieder davon ab, wie das dann irgendwie definiert wird. Ne? Und da so irgendwie zu meinen, so, ja, was man da sagt, das ist so unglaublich wichtig, dass man da irgendwie das Justizministerium sich daran einschalten soll, ist auch wieder so ein Ding. Ich finde das witzig, weil wir haben ja bereits eine Investigation und einen Report über die Salafisten-Szene in Deutschland bekommen, der, glaube ich, vor 3 Jahren gemacht worden. Den habe ich noch irgendwo als PDF, wo sich herausgestellt hat, dass fast alle Geldgeber für die Salafisten-Szene, also für die radikale islamistische Szene in Deutschland, das Geld kommt fast großteils aus Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber wir schreiben Artikel schön brav darüber, wie radikalisiert die Rechte ist, obwohl da irgendwie in letzter Zeit kaum viel geschieht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Aber das andere heben wir natürlich nicht hervor. Ja. Ja, wie weit das mit den Flüchtlingsheimen, die angezündet werden. Also da passiert schon was. Ja, das stimmt schon. Es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht verhältnismäßig mehr, wenn du es vergleichst mit dem, was Anfang der 90er war. Da teile ich die Ansicht von den Journalisten nicht so unbedingt, dass das jetzt klar ist, dass das alles die schlimmsten Nazis sind, die das da, die Flüchtlingsheime anzünden, weil es ja auch in den vielen Fällen so ist, dass die Flüchtlingsheime leer sind, wenn die anzünden. Es ist wirklich nicht so, dass jemand kurz davor ist, den Reichstag wieder niederzubrennen und das Land zu übernehmen. Ja. Ja, doch, diese NSU-Geschichte, die ja auch, also zu der Zeit, wo da so die Verhandlungen losgegangen sind und so, hatte ich noch ein Taz-Abo und da habe ich auch, ist mir auch ziemlich aufgefallen, wie die das halt ausbreiten wollen, so zum gesamtgesellschaftlichen Problem wieder. Als ob das jetzt, dass es diesen NSU gab und dass es da vielleicht auch irgendwelche Vertuschungssachen gab, irgendwo beim Nachrichtendienst oder so. Die Sache ist, damals jeder Bescheid, dass es das gab, aber mit dem Salafistenkram, wenn ich da jetzt mit Leuten rede und halt über Islam in Deutschland rede, da weiß kein Schwein Bescheid. Ja. Das, da haben die Medien einfach vollkommen versagt, die Leute zu informieren. Ja, jedenfalls, es wurde halt immer gesagt, so, ja, der NSU ist ja auch passiert und das ist auch jetzt so ein Talking Point, der sich so entwickelt hat, dass du irgendwie in jedem Beitrag, wenn da jetzt irgendjemand sagt, so, ist das jetzt wirklich so ein Riesenproblem, muss man da wirklich jetzt so viel irgendwie machen, dass du dann immer gesagt bekommst, so, ja, aber der NSU ist doch gewesen. Mit anderen Worten, willst du denn das verleugnen, dass es immer noch so ist, dass wir in Deutschland eine Riesenbewegung haben von Leuten, die da auch so weit gewaltbereit sind, dass sie halt solche terroristischen Sachen machen. Genauso wie ja auch der Terrorismus halt damit entschuldigt wird, so nach dem Motto, ja, die Deutschen machen das ja auch und die sind ja auch viel schlimmer und bei denen klappt das ja auch viel mehr. Aber wir hatten ja hier keine Anschläge in Deutschland, weil sie bisher verhindert wurden, aber wir hatten ja NSU, wo da teilweise gegen die Familie dann ermittelt wurde, weil es dann irgendwie hieß so, ja, wenn sich da irgendwie die Leute da in die Luft sprengen, dann wird das ja wahrscheinlich daran gelegen haben, dass sie da irgendwie organisiertes Verbrechen oder sowas im Hintergrund hatten. Ja, klar. Das war ja dann irgendwie so das Ding. Ne? Und klar, muss man schon sagen, irgendwie ist es halt irgendwie doof, aber auf der anderen Seite, dann haben sie halt ermittelt und herausgefunden, dass es nicht so ist und fertig, ne. Aber nee, das wird dann da wieder ausgebreitet zu, ja, ist doch alles Rassismus und so weiter und so fort, weil ich finde es eigentlich auch näher liegend, dass es andere, also wenn irgendwo was passiert, dann denke ich auch nicht erstmal so, ja, das ist ja klar wieder so unser ganz normales Nazi-Problem, weil immerhin bewege ich mich ja auch in dieser Gesellschaft und unterhalte mich mit Leuten und kommen wir absolut nicht zu dem Schluss, dass das hier so salonfähig ist und dass hier irgendwie jeder durch die Gegend rennt und alle hasst und dann aber so eine total ausgearbeitete Art und Weise hat, wie er da jetzt rangeht, damit das halt nur den richtigen Leuten nicht auffällt oder, was man da ist, irgendwie für brauchen, das so zu glauben, wie die... Bei dem NSU-Kram, das wird aber auch ganz viel von den Salafisten gepusht, als Narrativ praktisch, um so eine Threat-Narrative aufzubauen, um zu sagen halt, oh, das ist eine Verschwörung, wenn hier gesagt wird, die Salafisten sind böse, dann ist das, weil die deutschen Geheimdienste korrupt sind und den Islam hassen und uns alle ans Messer liefern wollen. Das fand ich super interessant, weil ich guck mir im Moment von dem Hamed Abdel Samad Kram an und das war in irgendeiner Talkshow, da saß der neben einem Salafisten und der Salafist fing plötzlich an mit diesem NSU-Skandal. Ja, die schlachten das aus. Ja. Das ist ihnen ganz, wenn du dir zum Beispiel die Salafisten jetzt in Frankreich oder in Großbritannien ansiehst, die argumentieren dort immer, ja, dass alles von den Juden kontrolliert wird und was weiß ich was. Ja, das können sie ja hier in Deutschland nicht wirklich machen. Und währenddessen gibt es einen Juden-Exodus. Diese Sache kommt ihnen sehr gelegen, weil Verschwörungstheorien recht viel mehr haben sie ja nicht. Ja, und der Herr Maas sollte dann vielleicht aber auch einfach mal mit dem gleichen Maßstab an gewisse Sachen rangehen. Wenn ich hier eingeblendet habe, sehe, dann warum wird das nicht mit der gleichen Vehemenz irgendwie verfolgt? Nee, die Antifa wird von den Jusos noch unterstützt. Ne? Hashtag RAF, super. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt wieder gehen. Ich muss noch ein Video editen und ich bin vielleicht später wieder in einem anderen hier drinnen. Ich werde schauen, dass ich nächste Woche besser vorbereitet bin und noch ein Werbevideo mache. Also damit ich mehr Leute rüberhole, um das Ganze hier anzusehen. Ich habe dich auch mal in unsere Gruppe eingeladen auf Twitter. Okay, gut. Das werde ich annehmen. Und ja, das nächste Mal werde ich mich besser vorbereiten auf das Ganze. Danke nochmal, dass ihr mich eingeladen habt. Immer gern. Immer gern. Okay. Dann bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, aber das hat mich halt extrem genervt mit dem mit diesem Typen, der die AfD-Parteipunkte auseinandergenommen hat und dann halt zu dem Ergebnis gekommen ist. Auch das war ja auch mit dem Sepp Maier, so kommen wir jetzt mal auf den. das hatte der retweetet, mit dem Kerl, der dann gesagt hat, die wollen die Halal-Schächtung von Tieren und das und Genitalbeschneidung bei Jungs verbieten. Also sind sie Antisemiten und Islamophob. Und das ist nicht die Beschneidung in Deutschland bereits verboten. Man hat aber eine Ausnahmeregelung für religiöse Gruppen eingeführt. Ja, total verrückt. Es ist in Deutschland so, dass die Beschneidung an Frauen verboten ist. Die Beschneidung für Männer ist kein bisschen verboten. Es ist sogar so, dass da genau entgegengesetzt argumentiert wird. Also bei den Frauen heißt es, fürs Kindeswohl ist es verboten. Und bei den Männern heißt es, fürs Kindeswohl ist es erlaubt. Weil die damals original argumentiert haben, dass ja die Jungs ein Recht darauf haben, im Rahmen ihrer religiösen Erziehung da normal quasi aufzuwachsen. Und deswegen haben halt die Eltern ein Interesse daran, zum Kindeswohl ihre Jungs zu beschneiden. Ja. Und das ist original im deutschen Parlament so durchgegangen. Aber vom Verfassungsgericht war es nicht so. Vom Verfassungsgericht, die haben entschieden, dass es gegen das Gesetz ist. Und dann haben sie aber... Das Verfassungsgericht hat das noch gar nicht auf den Tisch gekriegt. Das war dieses Kölner Landgericht hat das entschieden. Ach, okay. Körperverletzung ist halt eben und dass es deswegen halt eben nicht geht ohne Einwilligung. Ja. Da sind sie ja dann sofort, da war die Politik ja dann ganz schnell, weil Zitat Angela Merkel, wir machen uns doch nicht lächerlich, ne, hat die ja ehrlich gesagt, wir können das ja nicht verbieten hier, wenn alle anderen das erlauben und dann gab es ja diese super tolle Debatte, wo man ja auch sagen muss, dass sie sich nicht alle da ganz furchtbar lächerlich gemacht haben, also da war auch eine grüne Politikerin, die sich da ganz vernünftig zu geäußert hat, aber es gab halt eben auch diesen Volker Beck-Auftritt, über den ich ja schon häufiger geredet habe, wo er halt eben dann sagt, auch wenn sie religiös nicht so musikalisch sind, gucken sie mal ins Alte Testament. Ne, so, da steht drin, am dritten Tag muss man beschnitten werden. Und er argumentierte da halt auch so, wie es dann hinterher geworden ist, so nach dem Motto, ja, religiöse Erziehung und so weiter. Und das war ja dann dieses Ding, wo ich mich so drüber, also wo er mir das erste Mal so richtig präsent war, überhaupt als Politiker, Volker Beck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil er halt eben auch homosexuell ist, ne, und trotzdem total katholisch. Und im Alten Testament kann man halt eben auch nachgucken und lesen, dass er dann halt eben getötet gehört als Homosexueller. Das kann man auch lesen. Kann man auch sagen, so ja, die Religionsfreiheit der ganzen Leute hier wird dadurch beeinträchtigt, dass man hier Volker Beck nicht steinigen darf. Jetzt müssen wir dringend das Gesetz ändern jetzt. Oder so. Ne? Und das ist so diese heftige doppelte Standard, den es ja eigentlich so ziemlich in jedem Land gibt, aber gerade in Deutschland das halt eben so dann wieder zu machen und das war natürlich auch alles so eine Panik, wo sie sich dann wieder gezwungen gefühlt haben, weil natürlich auch die Zentralrat der Juden gekommen ist und gesagt hat, ja, dann ist jüdisches Leben, das war immer so dieser Talking Point, mit dem sie da überall hingerannt sind und vom jüdischen Leben gerufen haben. Jüdisches Leben wäre ja dann nicht mehr möglich in Deutschland. Und das war natürlich so ein Ding, wo sie dann alle eingeknickt sind, ohne sich mal damit zu beschäftigen, mit den ganzen Leuten, die dazu schon lange gesagt haben, dass man da mal was dran ändern muss und das irgendwie, also es gibt diese Diskussion ja lange und die wird auch in Israel überall geführt, ne, ob man da nicht eine andere Tradition, quasi so eine Art symbolische Beschneidung oder sowas machen kann, ob das wirklich so sein muss. Ne? Ja, du wartest, bis du 18 bist, keine Ahnung, dann kannst du immer noch dran rumschnippeln. Aber halt ja, aber weil es halt diese dritte oder achte Tag, ich vergesse immer wieder Sache da irgendwie ist, dass man halt erstmal so eine Art symbolische Beschneidung macht und sich dann die Leute halt selber überlegen, ob sie das möchten oder nicht. Und da gibt es ganz normale Rabbiner und Leute, die da sich drüber, ne, wie die halt so sind, dann da selber mit sich drüber verhandeln, ob das irgendwie so ginge oder so ginge oder so ginge, also zu behaupten und vor allen Dingen auch damals dieser eine Talkshow-Auftritt, den es da gab mit so einem Arzt, der eigentlich schon von vornherein, also eigentlich hättest du diese Talkshow nach 10 Minuten abbrechen können, wo der Arzt mit Reden fertig war, weil der hat da so eine gute Argumentation gemacht und dann kam dieser Rabbiner dran, der dann irgendwie gemeint hat so, ich gebe Ihnen ein Geschenk, so, wenn ich Ihnen ein Geschenk gebe, dann lehnen Sie das doch nicht ab. So, das war seine Herleitung. Das war super geschmacklos. Und dann hat er irgendwie, sich eigentlich auch komplett selbst diskreditiert, indem er dann nämlich meinte, so viele von den hier Ostjuden, es gibt jetzt in Deutschland gibt es ja ganz viele Juden aus Russland, aus der Ukraine und so. Die sind ja in Israel ganz schlecht angesehen, soweit genau, die sind ganz schlecht angesehen und viele von denen sind nicht beschnitten, weil die ja im Osten ganz andere Traditionen hatten. Und da hat er dann in dieser Talkshow original mit großen, weiten Augen stolz erzählt, dass ja auch so viele Leute von den Ostjuden jetzt ankommen und zu ihm gehen und sagen so, ja, hier, wir wollen uns beschneiden lassen. Und an der Stelle hätte man eigentlich sagen müssen, ach was, erwachsene Leute kommen zu dir und sagen, wir wollen uns beschneiden lassen. Und das funktioniert also. Und diese Leute kommen also zu dir und sagen, hallo, wir sind Juden, wir wollen uns beschneiden lassen. Das diskreditiert doch eigentlich dieses ganze Klimbim von wegen Religion annehmen vorher und so weiter und das muss festgelegt werden und so weiter. Die wollen einfach nur Tatsachen schaffen, damit die Leute dann im Nachhinein sich nicht mehr anders entscheiden können. Das ist das Einzige. Und da wird dann komplett ignoriert, alle wird da rumgeschnitten an lebenden Personen. Also es ist wirklich von vorne bis hinten nur beschissen. Und nicht zu rechtfertigen. Du kannst es gibt wirklich wenige Themen, wo ich mir sage, das kann man nicht anders sehen, aber dieses Thema definitiv. Ja, ich meine, wenn du erwachsen bist, mach das ruhig. Manche Leute arbeiten an Leberversagen, andere lassen sich an den Genitalien rumschneiden, keine Ahnung, jeder hat also sein Ding. Ich finde, Religion ist was für Leute, die den Alkohol nicht vertragen, aber halt einfach, du kannst auch deinem zweijährigen Kind keinen Alkohol einflößen. Und dann ist Religion auch nicht in Ordnung, wenn du rumschneiden tust, egal von welcher Branche, Religion du kommst. Dürfen katholische Kinder den Wein mittrinken? Ich glaube ja. Nee? Nein. Aber so. Das ist ja, wenn, nur ein symbolischer Schluck. Also. Ja, na gut, also du bist auch unter Erwachsenenaufsicht. Also ich als ehemals katholisches Kind kann dir sagen, dass man zumindest hier in Niedersachsen keinen Wein trinken durfte. Ich bin Messdiener gewesen und ich durfte. Okay. Ja, ich bin Messdiener gewesen und ich habe einen Schluck Traubensaft bekommen. Das lohnt sich doch nicht. Allerdings haben wir mal eine Flasche Wodka versucht zu trinken vom Unterricht hier, Firmungsunterricht, und waren dann alle betrunken und haben die Wodkaflasche auch nicht annähernd leer bekommen. Ich frage mich halt, was hindert denn dann den nächsten Religiösen dran, halt das Beschneidungsrecht auch für die Frau zu fordern, weil das ist ja nun mal so, ne? Das macht man so 10 Jahre ab. Was daran hindert, ist, dass es ist ja schon, die haben ja sogar ein extra, also es ist keine normale Körperverletzung, wenn du eine Frau da irgendwas abschneidest. Das ist sogar ein extra Paragraph, der das nochmal speziell regelt, also ein Unterabschnitt von Körperverletzung, um es nochmal besonders hervorzuheben quasi. Hm. Und das letzte Mal, als ich nachgeguckt hatte mit Zahlen, ich glaube von 2014, hier vom BKA-Jahresbericht, da gab es 0 Fälle. Also noch nicht mal irgendwie eine Ermittlung oder irgendwas in die Richtung. Es gab gar nichts. Dabei weiß man doch, dass... Und trotzdem sind sie wieder über ihre eigenen Füße gestolpert, dieses Sondergesetz nochmal zu erlassen, um halt wieder zu sagen, so, ja, hier, wir tun was für die Frauen. Und das ist wirklich so der doppelte Standard, der hier in dieser Republik herrscht. Da wollen doch warte kurz, da wollten noch die Feministinnen in Großbritannien wollten doch, wenn du dir ein Genitalpiercing als Frau holst, das mit in Genitalverstümmelung mit einfließen lassen in die Statistik, weil es so wenig Fälle hatten. Also, ja, natürlich. So läuft das immer mit den Statistiken. Das ist so abgefahren. Ach Gott. Ja, das ist wieder so ein Paar, wie wir es vorhin auch schon hatten, halt Genitalverstümmelung und Piercing oder Rassismus und Sexismus, Homophobie und bla. Oder wie es bei dem Ausnahmslos-Ding, da haben sie sich auf eine EU-Statistik bezogen, mit sexualisierter Gewalt, die aber unter anderem Schubsen, an den Haaren ziehen und Ohrfeigen mit und Erwachsene zählte dann rückwirkend bis zum 15. Lebensjahr. Also, was weiß ich, Teenage-Mädchen haben sich untereinander gestritten, dann waren sie Opfer von sexualisierter Gewalt. So. Weil das alles in eine große Zahl zusammengefasst wurde, natürlich, damit man sagen kann, oh, es ist eine ganz große, schlimme Zahl. Das ist eine Epidemie. Ja, Ja, okay, also ich habe hier jedenfalls nochmal offen, ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann, das ist jetzt hier von der Tagesschau gewesen. Mein heißt 9 Punkt, also sie sind da auch nochmal auf den Zug aufgesprungen und es kommt hier vom NDR und also die Kommentare darunter haben mir allerdings nochmal wieder ein bisschen Hoffnung gemacht. Da merkt man dann doch, dass die Tagesschau nochmal ein bisschen was anderes ist als die Taz oder die Süddeutsche oder so. Also da waren schon sehr viele Leute dabei, die dann auch gemeint haben, so, ja, hier, ich bin Jurist und das ist alles vollkommener Mist und so ein Zeug. Und also die haben da ganz schön auf die Fresse gekriegt. Ich hoffe, dass sie da mal ein bisschen nachdenklich geworden sind. Aber ich finde auch das Foto völlig unmöglich eigentlich, weil wer kann mir da sagen, dass das eine sexuelle Handlung ist? Ja, ihre Schulter ist entblößt und da ist eine Hand drauf. Und guck mal, wahrscheinlich ist es auch noch Adultery, weil du da gesteinigt nach neuem Scharia-Gesetz oder so. Ach, keine Ahnung, es ist, ja. Aber er zeigt doch auf dem Bildschirm, also es sieht eher aus, als würde ihr ihn Ratschlag geben oder eine Arbeitsanweisung oder so. Klar, ja, wahrscheinlich hat er ihr gerade eine E-Mail geschrieben, wo drin stand, so um 15 Uhr Hose runter, oder wollte er sich nur nochmal dran erinnern, ich habe keine Ahnung. Ich finde es gerade lustig, weil wenn du dich mit Leuten, die in der Bar arbeiten, unterhältst, die männlich sind, die können Lieder davon singen, wie oft sie betatscht und belästigt werden. Ja. Und wenn es eine Frau betrifft, ist es natürlich furchtbar. Und man könnte doch da ein Bild nehmen, wo hier 40-jährige Frauen 25-jährigen Studenten in der Bar anfasst. Das würde doch auch gut dazu passen, theoretisch. Es ist einfach total lächerlich, weil ganz einfach, wenn da jetzt ein Mann sitzen würde und er kriegt dann irgendwie eine Hand auf die Schulter und mit der anderen wird auf dem Bildschirm gezeigt, dann ist das Anerkennung, ja. Und weil das jetzt eine Frau ist, ist es plötzlich sexuelle Belästigung oder was. Also wenn ich mich jedes Mal aufregen würde, wenn mir einer meiner Trainer oder einer von meinen Vereinskollegen auf die Schulter klopft oder auf den Arsch klopft oder so, aus Spaß so, ja, wie das halt Männer manchmal auch machen, würde ich gar nicht mehr zum Training kommen. Wenn ich mich jedes Mal aufregen würde, wenn mein Trainer mir einen bläst, dann wo kämen wir denn dahin? Schlimm ist es ja nur, wenn er dir einen bläst und dann irgendwie nach 15 Minuten immer noch nicht No Homo gesagt hat, ja? Ja. Das nennt man dann den Bro-Job, weißt du? Aber das Ding ist auch, das ist ja dasselbe wie bei sexuellem Missbrauch von Kindern. Wird ja auch, gab es ja auch diese Sachen, wo Lehrerinnen ihre Schüler irgendwie verführt haben und so, und da ist ja auch dann die einhellige Meinung, so, ja, ist so, da soll er sich doch freuen. Ja. Hat er doch gewollt und so, weißt du? Ist das Beste, es gibt zwei gute Argumente für eine existierende Rape Culture. Das eine ist einmal amerikanisches Gefängnis, wo die Männer ja, wo unter den Gefangenen ja Vergewaltigungen stattfinden und das in der öffentlichen Ansicht so ein bisschen so ist, ja, die sind halt im Gefängnis, haben die verdient. Und da werden halt Witze drüber gemacht und das gehört halt einfach zur amerikanischen Kultur mittlerweile dazu, dass man im Gefängnis nicht die Seife fallen lässt. Und das andere Argument ist halt erwachsene Frauen, die Jungen vergewaltigen. Und wo es dann halt nicht mal Vergewaltigung genannt wird. Oder selbst wenn drüber geredet wird, im besten Fall sind es sexuelle Übergriffe, aber keine Vergewaltigung. Es wird niemals das Wort Vergewaltigung benutzt, wenn eine erwachsene Frau einen minderjährigen Jungen anfasst in den englischen Medien. Das ist total abgefahren. Ja, oder wenn afghanische Warlords 8-jährige Jungs als Sexsklaven halten, die Armee angehalten wird, sowas nicht zum Thema zu machen, wo man nicht kulturell insensibel sein möchte. Da gibt es ja auch noch so ein Kapitel. Also, oh Mann. Ach, da ja, muss man sich ja nur mal diese Kriegsdoku Bitter Lake angucken. Ja, da erfährt man Sachen, die einem den Magen umdrehen. Sowas in der Art ist dem Abdel Samad ja auch passiert. Den haben sie ja damals in Ägypten da auch als Jungen missbraucht. Ernsthaft? Auch in die Richtung? Ja, also wenn ich mich da richtig erinnere, ich hatte mal so ein Interview mit ihm gesehen, ich glaube es war mit ihm, also ich habe es jetzt nicht mehr rausgekramt, ich habe da eben mal nachgesucht, aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Und ich glaube, er hatte das mal erzählt, ja, weil er kommt ja da aus Ägypten. Das ist krass. Ja, aber lass doch mal zu unserem Seppel überschwenken, wir hatten ihn vorhin schon mal kurz. Ich hab ihn da ja schon gesehen. Ja, ich bin schon mal eingeblendet. Ja, der Herr Stefan Ebmeier, den haben wir ja auch schon mal erlebt, als er da damals irgendwie ein Bild von Anita Sarkeesian rausgetwittert hat und irgendwie gemeint hat, so, ich werde der ARD Gamergate anbieten. Haters gonna hate. Und dann sind ja zig Leute natürlich da auf ihn los und haben gemeint, so, hier, also, soll der schon mit der Einstellung, ja. Weil, ne, da merkt man ja schon wieder so, ja, das Mindset direkt, ne, und vor allen Dingen auch, also er ist ja echt so der Prototype Nullchecker-Journalisten-Spinner, der aber gleichzeitig so komplett davon überzeugt ist, dass er den totalen Durchblick hat, ne. König der Nerds oder sowas, was er da damals irgendwie im Twitter-Profil durchstehen hatte. Und ja, so dieses Grinsen, ne, das ist auch so das ultimative Schick-Ideen-Grinsen. Unfassbar. Ne. Er hat es wirklich geschrieben, ach du Scheiße. Ja, das ging ja dann so weiter, dass sich ja diverse Leute da angeboten haben und er dann irgendwie rumgetrollt hat, so nach dem Motto, jetzt will plötzlich keiner mit mir reden, so 2 Minuten bevor er irgendwie die DMs rausgeschickt hat, ne? Nee, er hat ja nicht mal DMs rausgeschickt. Also es haben ihm ja über 24 Stunden massiv Leute, wir haben sogar im Stream drüber geredet, so haben sie gefragt, ey, hast du dem eigentlich ein Interview angeboten? Hey, ich auch, du auch. Also, ja doch, das war aber schon so, dass, also mir hat er eine DM geschickt, bevor er das irgendwie rausgeschickt hat. Nicht. Aber ich hatte ihm geschrieben, dass ich nur abends Zeit habe, also schon vorher. Und er hat es irgendwann um 12 Uhr mittags oder so rausgeschickt und sich eine halbe Stunde später beschwert, dass sich keiner antwortet. Und jedenfalls hat es ja dann dazu geführt, dass diverse Leute mit ihm telefoniert haben. Ja, unter anderem auch drei von uns, ne? Ja, also ich habe ihm geschrieben, dass er mich zu jeder Zeit anrufen kann. Ich habe ihm meine Telefonnummer geschrieben, ich habe ihm meine E-Mail geschrieben. Ich meinte, ich kann mit ihm sprechen, mit meinem Klarnamen. Ich kann ihm auch den Kontakt zu Leuten herstellen, die noch bekannter für Gamergate sind und dass ich mich auf eine Rückmeldung freuen würde. Und der Spaß ist halt, dass sein Artikel damit anfängt, dass er Gamergate mit einer Morddrohung oder Bombendrohung angefangen hat. Und dann meine ich zu ihm, ja, hier, ich bin deutscher Bürger, ich war in den USA und ich habe auch eine Bombendrohung erhalten, als ich beim SPJ Airplay war. Und das war ihm nicht wichtig genug, mit in den Artikel reinzupacken. Ja, das war ihm alles nicht wichtig genug. Ich habe ihm ja, ich hab ja nicht mit ihm telefoniert, sondern ich habe ihm ja was geschrieben. Und ich habe ihm das auch alles geschrieben mit 4chan-Zensur und diesem ganzen Kram, der uns daran gestört hat. Und ich habe ihm hier diesen Spiegel Beitrag da verlinkt, wo der ja so gut war, wo sie da Gamer befragt hatten, was sie halt eben stört am Gaming und so, wo ich sage, so, das sind hier so die Sachen, die uns wirklich interessieren und nichts mit Frauenkram und so ein Zeug. Und dann hatte ich ihm ja geschrieben, dass dieses Sexismusvorwurf halt eben dazu dient, um die ganze Sache so das Thema zu ändern und sich dahinter halt dann zu verstecken. Und das war dann dieser eine Spruch, der gerade so eben ambivalent genug war und in sein Narrativ gepasst hat. Und den hat er sich ja dann auch knallhart rausgepickt und da in seinen Kackbericht über Sexismus im Gaming reingeschrieben mit dem damals vorherrschenden Narrativ, dass sich ja so viel verbessert hat seit Gamergate. So am Sexismus, dass jetzt die Spiele so viel inklusiver geworden sind und nicht mehr so sexistisch. Das hat er von mir geklaut. Blöde Sau. Weil nee, das hat er von dem generellen Narrativ geklaut, aber... Er hat spezifisch Bayonetta geklaut von mir. Ja, weil das kann sein. Ich habe ja eine Stunde oder so mit dem telefoniert, habe dem halt hier so und so und dann ihn mal gefragt, ey, hier, was ist denn für Sexismus für dich und so weiter? Und dann ich, ja, hier, es gibt doch super starke weibliche Charaktere, zum Beispiel Bayonetta. Und dann hat er im Artikel geschrieben, ja, es hat sich ja viel gebessert, es gibt ja jetzt auch starke Charaktere wie Bayonetta, hat aber nicht geschrieben, dass er die Idee von mir hat. Ja, vor allen Dingen hat er ja auch, war das nicht mit dir, wo ihr euch irgendwie darüber gestritten habt, wie groß die Brüste von Lara Croft sein dürfen? Ja. es gibt Frauen mit verdammt großen Brüsten. Wow. Ja. Also, ich fand halt den, das ist unrealistisch. Das ist kein Argument, Junge. Das stimmt nicht. Ja, unrealistisch. Vor allen Dingen unrealistisch, ey. Das war doch, war das dieses Rainer Schauder-Video, wo er da irgendwie darauf hingewiesen hat, dass es irgendwelche Muskeltypen in Videospielen gibt, die quasi Muskelpartien haben, die es gar nicht in Wirklichkeit gibt? Also sozusagen. Ja, in der Regel, wenn du. Street Fighter. Es gibt keinen Menschen mit dem Körperbau. Es geht nicht. Ich kann nicht bestätigen. Ich trainiere jetzt auch schon seit Jahren Karate, sehe immer noch nicht aus wie Ryu. Ich meine, es gibt auch von Bodybuildern so Berichte, wo sie dann halt so trainiert sind, dass sie dann Hilfe brauchen, sich einen Arsch abzurischen. Ja. Also weißt du, und das sind dann immer noch die Leute, die gegenüber in manchen Kampfspielen dünn aussehen. Die da Hilfe für brauchen, sich einen Arsch abzurischen. Auch wenn du zu viele Muskeln hast, wenn deine Rückenmuskeln zu dick sind, kommst du nicht mehr nach hinten. Also, okay. Und ja, das kann man gerne mal ausprobieren, indem man halt so spezielle Übungen macht, um die Rückenmuskeln zu trainieren und dann mal versucht, hinter sich zu greifen am nächsten Tag, wenn man eine Muskelkater hat. Dann merkt man das sehr stark. Ja. Okay, alles klar, dann prüfe ich mein Privileg. Ich habe nicht mehr Mach das. Wir fassen zusammen. Ich mein Dünn- und Untrainier-Privileg. Wir fassen zusammen, Seppal Meyer ist ein heuchlerischer Bastard. Genau. Ja, aber hallo. Das Geilste war ja dann noch, als er das dann rausgeplärt hat, da seinen Meinungsdreck. Wo er, ach ja, toll war ja auch noch, dass er hatte ja auch unseren damaligen Streamgast hier, die Maya Posch, hat er ja auch interviewt. Und da hat er sich ja rausgepickt, dass sie ihm gesagt hat, dass sie da auch belästigt wurde, aber er hat ja nicht gesagt von wem, nämlich von Anti-Gamergate, sondern er hat einfach nur geschrieben, sie wurde auch belästigt. Und dann hat er ja übers SPJ hat er ja geschrieben, da wurde über Gamergate geredet und es gab eine Bombendrohung, was ja auch demjenigen, der jetzt sich damit nicht weiter beschäftigt hat, ja im Kopf so das Bild aufbaut, so, ja, ach so, über Gamergate, ja, das hat ihnen dann nicht gefallen und dann haben sie eine Bombendrohung gemacht. Ergibt ja Sinn, also diesen Dreck. Und nachdem er es dann rausgehauen hatte, da hat er ja, habe ich ja in seinen Twitter-Feed geguckt und direkt darunter hat er sich fröhlich unterhalten mit Dennis Kogel. Ja. Ja, von mit dem man es ja schon vorher von Radio Fritz und so, ne, diesem Heini. Irgendwie, was für ein Computerspiel, wo es um Flüchtlinge ging, irgendwie geschrieben hat. Und das wurde dann natürlich sofort wieder verteilt, so nach dem Motto tralala. Und da weißt du dann auch direkt, mit wem er sich darüber unterhalten hat und wer ihm gesagt haben wird, so ja, oh, die GEMA geht da erzählen, wir wissen das, oh, aber das stimmt natürlich alles nicht. Oder tralala. Oder vielleicht haben sie sich auch unterhalten und so von dem Motto, irgendwie, keine Ahnung, man weiß ja immer nicht, ob sie das wirklich selber glauben, den Kram. Gibt ungefähr 2 Dutzend Nachrichtenartikel zu dem SPJ-Ding, die alle schreiben, von wem die Bombendrohung kam. Aber und wer wem das geschadet hat und was bei SPJ genau beredet wurde, aber nee, die Gamergate lügen. Das ist doch totaler Bullshit. Der Typ ist ein mieser Lügner und den hat die Wahrheit einfach nicht interessiert. Ja, genau, das ist Quintessenz eigentlich von dem ganzen Problem, was wir mit den Medien gehabt haben und war eigentlich, also das ist echt so lustig, ne? So jemand, der eigentlich diesen ganzen Gamergate, also alles, was daraus geworden ist, nach diesem Computerspielkram, ne? Weil ich sage ja auch noch immer, das eigentliche Gamergate ist ja eigentlich sozusagen die Reaktion von den normalen Medien, die dann danach noch passiert ist, ne? So, was das Ganze ja auch am Leben gehalten hat so lange. Weil klar, so die ersten hier Gamers are Dead Artikel und das war alles zum Anfang. Aber die Tatsache, dass wir uns da ja ein Jahr später immer noch drüber unterhalten haben, war ja, wie unmöglich das halt eben war, irgendwie in dieses Narrativ irgendwas reinzukriegen, was halbwegs mit Fakten zu tun hatte. Ne? Ja, und über meinen Grobarone-Artikel hat er ja geschrieben gehabt, so, es gibt kein Problem mit Sexismus im Gaming. Come on. Ja, lol, was? Ich meine, der Witz ist halt, dass der ganze Narrativ in den Mainstream reingekommen ist, weil sie bei Gawker abgeschrieben hat. Und dann ist eine Story, die Gawker in die Welt gesetzt hat, die Firma, die regelmäßig verklagt wird und jetzt eventuell pleite geht, weil sie richtig groß verklagt worden ist, von der schreibt dann die BBC ab und dann schreibt die Tagesschau dann von der BBC dort ab. Ja, und da frage ich mich dann nochmal von der... Das liegt auch vielleicht wieder so an diesen ganzen Aktivisten, die da so drumherum sind, weil ich glaube nicht, dass, ich bin mir nicht sicher, dass die Stefanie Lohaus da irgendwie bei Gawker gelesen hat, weil die hat ja damals den ersten Artikel gebracht über Zoe Quinn und diesen Kram da bei Motherboard. Da steht ja noch nicht Gamergate drin, aber das war ja eigentlich der erste Anti-Gamergate-Artikel sozusagen. Da heißt es, dass da jetzt irgendwie der Mob kocht, ohne Gamergate. Ja, Artikel waren ja einfach nur 1:1 übersetzt. Ja, ist richtig, aber ich sage mal so, die Tatsache, dass das so gewesen ist, die hätten es ja an jedem Punkt beenden können und auch diese ganzen Berichte, die da schon gewesen sind, eigentlich alles, was gekommen ist, spätestens nach meinem Grobarone-Bin, kann sich eigentlich niemand mehr sagen, dass er keinen Menschen gehabt hat, der gesagt hat, Gamergate, finde ich, ist eine gute Sache, den man da hätte interviewen können, in Deutsch, auf deutschsprachig. Da kann sich keiner mehr entschuldigen eigentlich. Und das war auch so der Hauptsieg quasi von dieser Nummer, dass wir das jetzt sozusagen sagen können. Aber die haben es ja alles gelesen, die haben es ja alles gesehen. Aber die mit ihrer ganzen Clique und ihrem ganzen, ich glaube nur meinen Leuten und diesem ganzen Scheiß, da ist es ja egal, was da kommt. Ich sage nur hier, dieses Ding von die Cutter ist da, glaube ich, auch bezeichnet, wo sie dann irgendwie so meinte, so ja, die haben ja nur das so dargestellt, als würden die Feministen da irgendwie das kritisieren und also nach dem Motto, das ist nur Feministen-Bashing und so wird das dann halt immer, na, also so als wäre das ja von vornherein, also wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass Gamergate keine richtigen Punkte hat und deswegen ist ja alles, was die sagen, verkehrt und wenn das irgendjemand entschuldigt, dann entschuldigt er ja nur Harassment und Feminismus sehr gut, haben wir uns auch darauf geeinigt, also wenn da irgendjemand eine feministische Kritik anbringt, auch wenn es total an den Haaren herbeigezogen ist, wie man objektiv zeigen kann, ne, was ich ja da auch gemacht habe mit diesen ganzen Verweisen auf die Videos hier von Sargon und so, das hätte man sich ja alles durchgucken können, dann hätte man ein super Bild gehabt. Und das war ja alles nicht objektiv, ne? Ich war ja nicht objektiv. Die Scheiße, die die machen mit ihrer ideologischen Brille, die ist objektiv. Ja, das Geilste war ja noch, dass er sich gewundert hat, dass ich ihm meinen Namen nicht für den Artikel hergeben wollte. Wo ich dann, ja, hier, was denkst du denn, Pappnase? Ich traue dir ja nicht. Ja. Und hat sich dann am Ende auch bewiesen, dass er das Vertrauen nicht wert war. Nee. Ja, aber komm, das mit dem Namen, das ist auch einfach Dünnpfiff. Ich habe ihm gesagt, schreiben Sie meinen Namen rein, ich fahre zu Ihnen hin, wo immer Sie arbeiten, ich hole mir Zugticket, ich fahre vorbei, hier ist meine Handynummer und da kommt nichts und ich sage ihm, ich war beim SBJ Airplay. Wenn eine Bombendrohung für Sie wichtig ist, wenn es am Anfang vom Artikel steht, wenn das erwähnt wird, dann können Sie das auch vom SPJ Airplay erwähnen, wenn Sie das nicht machen. Also sorry, das ist lächerlich. Ja gut, das hat er ja erwähnt, aber natürlich auf seine übliche Verschleierung des wirklichen Art, damit er dann hinterher darauf zeigen kann und sagen kann, ja, hier habe ich erwähnt. Genauso wie er ja dann hinterher auch sagen konnte, ich glaube, das war auch so Sinn und Zweck der ganzen Nummer, dass er dann sagen konnte, so, ja, jetzt habe ich mit Gamergate hier gesprochen. Ne? Und das hat er ja auch so ein paar Leuten da verklickert, das war ja auch so geil, dass dann so diese gleich so ein paar angekommen sind so von der übelsten bunthaarigen Szene, da gehört haben, sie bieten Gamergate eine Plattform. Wie ekliges Mistschwein hätte man eigentlich, also gleiches Recht für alle, ne? Ja. Aber es sind doch Rechte und die beteiligen sich ja nur an Harassment und an Hass und so. Hass. Die einzigen, die Rechte einfordern, das sind die Rechten. Aber du hattest jetzt ja so. Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit über News von gestern reden, du hast da was Neues von Herrn Ebmeier ausgegraben. Genau, da wo wir jetzt, weswegen wir uns darüber überhaupt nochmal unterhalten, ist ja dieses neue Ding hier, und zwar Zap. Ne? Da habe ich ja so ein bisschen Hassliebe, was die angeht, weil teilweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen Entschuldigung, so nach dem Motto Pseudo-Selbstkritik, wir veranstalten hier irgendwie Zap das Medienmagazin und unterhalten uns so ein bisschen darum, dass wir auch keine perfekten Menschen sind, damit wir dann später wieder genauso weitermachen können wie immer und halt jemand, der sagt so, ja, hackt's noch, sagen kann, ja, hier, wir haben doch auch Zap, so, wir sind doch auch selbstkritisch und mit anderen Worten, ihre Kritik ist überhaupt nicht angebracht, weil wir können das ja selber schon total toll, ne, so nach dem Motto. Und jetzt hatten sie hier so ein Ding über einen Beitrag von Herrn Ebmeier, wo er da sich mit Flüchtlingen beschäftigt und ich spiele das einfach mal ab, soweit wie er da drin vorkommt. Und das ist nämlich sehr lustig. Ist sowieso sein Beitrag, also den Titel könnte man ganz gut nehmen, Neues aus dem Propagandaministerium. Ja gut, so, ich fahre mal. Ungefähr ist der Ton. Du bist nicht eingeblendet. Der Ton kommt nicht mit. Bild auch nicht. Bild kommt. Auf Bild kommt? Im Stream ist es. Kein Ton? Du hast wahrscheinlich nicht Sharing für alle gemacht, kann das sein? Ah, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe es nur auf meinen. Es war nur auf meinem Kopfhörer. Schande. Ah, okay. Jetzt kommt's gleich. Durchgezappt. Die Hashtag Kurzfasser der Woche. Es gibt viele komplizierte Dinge auf der Welt. Die Konfliktlinien in Syrien. Der Klimawandel. Standardtanz. Aber zum Glück gibt es jetzt Hashtag kurz erklärt von tagesschau.de. Hier wird etwa mal eben Hashtag kurz erklärt, wie das läuft mit 1,1 Millionen Flüchtlingen. Sind das nicht zu viele? Ansichtssache, oder? Nein, nicht wirklich. Zumindest wenn man die reinen Zahlen betrachtet. Aktuell haben wir gut 81 Millionen Einwohner. Bis vor kurzem sind wir noch geschrumpft. Weniger Bevölkerung, ist das eigentlich schlimm? Leider ja. Manche Ökonomen meinen zwar, dass unsere Wirtschaft auch mit weniger Bevölkerung klarkommt, aber weniger Bevölkerung kann heißen, dass weniger gekauft wird, die Wirtschaft schrumpft, also weniger Arbeitsplätze, dafür mehr Arbeitslose, die wiederum weniger kaufen, weswegen die Wirtschaft weiter schrumpfen könnte. Ein Teufelskreis. Aha. Je weniger Menschen in einem Land leben, desto schlechter geht es der Wirtschaft. Sieht man an der Schweiz. Wenig Menschen, deshalb sind hier alle so arm. In Indien gibt es dagegen ganz viele Menschen. Deshalb geht es den Indern so gut. Na dann mal weiter im Erklärtext. Also könnte man auch meinen, toll, dass jetzt so viele Flüchtlinge kommen, oder? Ja, denn Flüchtlinge sind eine Chance für Deutschland. Ja, und die Trennung von Fakten und Meinung ist eine Chance für den Journalismus. Vor allem, wenn die Fakten stimmen. Etwa... In your face! Oh Mann. Ja, aber erst mal, der Ton von dem Beitrag ist so geil. Dieses, aber ist das denn so? Ja! Und mit der Schweiz und so. Das, was du da auch draus machst, das ist herrlich. Ja. Oh Mann. In der Schweiz gibt es wenig Menschen und deswegen geht es dir noch schlecht. Oh, übel, ey. Das ist ein. Der Typ, ey. Der muss bei Games Reload angestellt werden. Und das, ja. Auch auf den Typen trifft. Der kann das Niveau noch etwas senken, meinst du? Dieses, dass Journalisten intellektuelle Huren sind, auf den trifft es einfach so unglaublich zu. Also. Eine Journalist tutiierte. Genau. Ach, leider ja. Ja. Oh Mann. Ja, traumhaft. Der Typ ist echt frustrierend irgendwie. Das ist wie eine entzündete Zahntasche ist der Kerl. Ja, aber ich befürchte, er ist nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Ja. Von den Journalisten? Ja, also in Deutschland auf jeden Fall. Weil er hängt ja auch in der üblichen Clique da drin, ne, und so. Also bei manchen von denen kann ich mir noch vorstellen, dass wenn sie mal irgendwie was hören würden, was anders ist und was ihnen jemand vernünftig darlegen kann, dass sie dann auch ihre Meinung ändern würden. Aber ja, es gibt auch so ein paar Überzeugungstäter natürlich, die da so tief drinstecken und wenn du dann immer den ganzen Tag nur hörst, dass das alles irgendwie schlimme Leute sind, die da anders drüber denken oder so, oder halt eben, ja, so dieses Sexismus-Ding, was bei ihm wahrscheinlich auch so ein, ja, es ist sexistisch, es muss sich was ändern, aber was soll sich denn ändern? Ja, er soll seinen Job kündigen und eine Frau hinlassen an seinen Job. Ja, hey, genau. Ist beschlossen, fang bei McDonald's an, Erdmeier, go. Genau, such die Königin der Nerds und lass sie... Als ob der eine Woche bei McDonald's überleben würde, das ist knallharte Arbeit, ja. Naja, stimmt. Auf jeden Fall... Ja, oder ansonsten einfach in ein anderes Land gehen und das bereichern. Ja, genau, das kann er gerne machen. Haben wir ja gerade gelernt, das bereichert. Wenn es Ihnen in Deutschland nicht mehr gefällt, dann wandern Sie doch aus. Ja? Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich wollte ja nur so nach seiner eigenen Logik folgen. Warum soll immer nur Deutschland davon profitieren, von dem Westen der Westen? Dann seid ihr eben ja auch mal. Ja, am besten irgendwo hin, wo es halt viele Menschen gibt, ne, wie die ja gerade schon gesagt haben, weil das ist ja eigentlich so der Garant dafür, dass alles gut läuft. China. Ja, genau. Na gut, andererseits, China macht das ja richtig, ne? Ein-Kind-Politik und so. Ja. China! Schön synchron. Ja, also hey, wir sind, wenn es was die Weltpolitik angeht, von Vater Trump geschult, ne? Ja, natürlich, ja. Was als nächstes? China! They stole all our jobs, we must get all our jobs back and we will do it. We will make it and we will show China that they are just second place and we will all make America great again. Yes, they love me. Anime. Ja. Das sagt er ja echt immer wenn über irgendwen geredet wird, ist er immer, oh, I love them and they love me, everybody loves me. Ja. Wenn man es lange genug wiederholt, wird es wahr. Also ich habe bisher so, ja, sagen wir mal, 4 Live-Veranstaltungen, also 4 Veranstaltungen von Trump im Livestream gesehen. Er erzählt auch einfach immer dasselbe so. Also deswegen ist es auch so leicht, sich das zu merken. Ja. Er ist Politiker, das ist immer so. Ja, natürlich. Ja. Ach, bei den anderen ist es ja auch nicht anders. Ich beobachte ja auch Hillary. Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwie den Trump-Kult gejoint bin und mich alles andere nicht mehr interessiert, ja. Ja, das ist eigentlich nicht immer so. Also, ich sag mal, dieses ganze, dass du dann da so einen Berater hast, der irgendwie sagt, so, du musst jetzt diese und jene Worte irgendwie benutzen und so ein Zeug. Also, ich meine, ich habe das ja schon erlebt, dass ich da neben so Bundestagsabgeordneten gesessen habe im 2013 und die erzählen nicht immer das Gleiche. Also ich war auch bei mehreren Veranstaltungen dabei. Und weil meistens ist es auch so, dass es dann in Deutschland dann eher halt so Frageformate dann irgendwie gibt und du lässt die Leute ja nicht einfach so erzählen. Und klar, bei ihren eigenen Veranstaltungen, da können sie natürlich erzählen, aber die gibt es ja auch nicht so zahlreich in Amerika. Also in Amerika, da gibt es ja diese riesen das dauert ja alles ewig, ne? Die halten ja da 1000 Reden in dem riesen Land, ne? Und in Deutschland ist halt eben natürlich Wahlkampf so ein bisschen, es gibt ein paar Talkshows, wo man sich so ein bisschen behaut, aber da kannst du ja auch schlecht immer das Gleiche erzählen, weil die Fragen sind ja auch unterschiedlich und so. Aber es muss auch auf der anderen Seite so lange dauern in Amerika, weil sie halt für jeden Staat einzeln Wahlkampf machen müssen. Nee, das machen sie ja noch nicht mal für jeden Staat einzeln. Die machen ja nur für die Staaten Wahlkampf überhaupt, die überhaupt umkämpft sind. Also ja, zum stimmt. Beispiel Kalifornien oder so, da wirst du kaum überhaupt Wahlwerbung sehen. Ich meine jetzt in der Parteivorwahl hier, der jeweiligen. Da gehen sie doch durch jeden Staat durch. Ja, weil die sind ja teilweise auch nicht mehr wichtig dann. Also wenn da zum Schluss alles schon entschieden ist, dann ist, und das ist bei den Kalifornien und so, die da eher am Ende sind, da ist dann auch egal, ne? Ja, das nee, ist aber das einfach das, nur Makulatur dann an der Stelle. Also sind die meisten Kandidaten halt auch schon weg und da steckt dann keiner mehr groß viel Geld rein. Also wie es dieses Jahr wird, wird noch spannend, ne, wenn es dann so ein bisschen enger dann noch irgendwo ist. Ja, außerdem, mit Clinton Sanders ist halt ein bisschen scheiße. Die Clinton hat die ganzen Republikanerstaaten abgeräumt und kriegt jetzt vielleicht die Nominatur, wie auch immer, weil sie die Republikanerstaaten hat. Und die Republikanerstaaten werden aber am Ende auf keinen Fall Clinton wählen. Weil blauer Staat, roter Staat-Ding. Ja. Und das ist total bekloppt. Eigentlich bin ich ganz froh, wie wir es hier haben. Das hat schon viele Vorteile. Und auch so diese öffentliche Parteienfinanzierung und sowas, wo ja viele Leute in Deutschland immer drauf schimpfen, das sind so Sachen, wo die Amerikaner sich die Finger nach lecken. Ne? Also immer, wenn die da diese Scheiße da sehen mit diesen ganzen Superpacks und dieses Zeug, dann wünschen die sich das, dass das da einfach eine Finanzierung gibt und das irgendwie heißt so, hier, ihr habt ja Summe X, ne? Ja. Und dann dürft ihr jetzt hier halt nur Kleinspenden sammeln von Privatpersonen oder so, bis weiß ich nicht, $1,000 oder irgendwas und das ist es dann. Ne? Und nicht mehr, weil das ist ja auch für die Politiker da in Amerika, also vor allen Dingen so diese Parteibosse, ne? Also sowas wie der Mike Steele oder ich weiß gar nicht, was jetzt im Moment da ist, also die da die Vorsteher von der Partei quasi sind, die sind eigentlich nur mit Fundraising beschäftigt, von Anfang bis Ende. Ja. Und auch die Abgeordneten, größte Teil von deren Arbeit ist auch nicht, sich damit zu beschäftigen, was irgendwie Phase ist in der Welt oder so, sondern das ist einfach Geld einsammeln. Ja, dadurch wird das halt so alles nicht mehr, wenn du dann einfach so eine öffentliche Finanzierung hast. Ja, der Wahlkampf wird so ein Selbstzweck dann irgendwie. Und das Gewähltwerden ist nur, damit man weiter den Wahlkampf machen kann, weil alle von dem Wahlkampf leben teilweise. Ja, aber ansonsten übrigens ein sehr schönes Standbild, was du gerade genommen hast. Das passt das Video sehr gut zusammen. Ich hab extra rausgesucht. Außerdem kann ich mir jetzt so vorstellen, dass diese ganzen Füße da im Hintergrund alle gleich treten wollen und das macht mich ein bisschen glücklich, aber soll leider echt nicht sein, ne. Aber ist schon wahr, dieser Typ hat mich echt so sauer gemacht, wie ich schon lange auf keinen Menschen mehr war, also war so auf Hasssprache und so ein Kram und so ein Zeug irgendwie. Also das hat er echt super geschafft, dass ich auf den so sauer war, wie ich schon auf keinen mehr war. Und ich habe in meinem Leben echt schon so einige Enttäuschungen erlebt, aber diese Nummer da. Echt für einen Moment Hoffnung mit dem. Wo er uns alle da so schief hingewurstelt hat, um das so in sein Bild da reinzupacken, das war schon so richtig schön ekelhaft. Also Also, ich würde sagen, Herr Ebmeier, du verdienst auf jeden Fall einen Preis für größte Hurenkind von allen. Und ich weiß, wenn er sich das irgendwann mal anhört oder so, damit er sagt, oh, ich habe denen eine Chance gegeben und sie reden lassen. Und jetzt sind sie so böse zu mir. Ich wette, ey, so hauen die das wieder hin, weil das ist ja halt so das Ding, du weißt halt schon vorher so, für sowas ist der nämlich ein Experte, ne? So für diesen ganzen Scheiß, sich da so in so eine Ecke zu bringen, wo er halt sagen kann, so, ah, ich bin ein guter Mensch, ihr seid ey, scheiße und so. Ja. Diese plausible deniability, wo man so einen rhetorischen Spagat macht, wo es gerade noch so in Ordnung ist, dass man eigentlich einen dafür nicht verklagen kann. Weil der Appmeier ist echt so, also wenn dann jemand einen Report schreibt, der dann sich wirklich nur mit einer Seite beschäftigt, das kann ich noch ein Stück weit, geht es mir nicht so nahe, aber wenn dann jemand sich auch noch inszeniert, als ob er auf beide Seiten zugeht und es dann so einseitig ist, dass es halt schon richtig charakterlich fragwürdig. Das ist halt auch für die Zukunft gemacht, glaube ich, damit jeder, der sich jetzt irgendwie überlegt, da nochmal irgendwie sich mit zu beschäftigen, dass er dann sagen kann, oder dass generell die Anti-Seite dann halt sagen kann, wieso, ist doch alles schon passiert, so, ne, haben wir doch top gehandelt, so, top Journalismus von uns, hier ist der Beitrag, wo wir GEMA Gate da interviewt haben, da könnt ihr ja genau lesen, so, ist alles prima jetzt mit dem Sexismus und auch, ja, da... Die wollen es halt nicht einsehen, so, ne, die schlimmen Probleme. Und das sieht man ja hier, ne, haben wir ja mit denen geredet und ist da so rausgekommen. Kann man nichts machen. Jetzt wissen wir ja Bescheid, ne, was deren Ansatz da war, weil das ist ja auch deren, ne, die haben das ja so zementiert, dass es bei GEMA geht um den Vorwurf des Sexismus ging und um nichts anderes, ne, und dass das ja angefangen hat mit dies und jenes und dass es da Harassment gab und das ganze Zeug, darauf beschränken sie sich ja nur. Und wenn jetzt jemand mich fragen würde, wo es bei GEMA geht, drum geht oder so, dann würde ich ja nicht damit anfangen. Das habe ich auch nicht gemacht. Und fieser heuchlerischer Lump. Deswegen haben sie sich das ja jetzt gebastelt, ne, damit sie dann da schön ankommen können. Aber wir werden nochmal sehen, was da draus noch wird aus der Nummer. Weil, also, jetzt haben wir heute da schon mal wieder drüber geredet und so den größeren Kontext des Ganzen werde ich auf jeden Fall auch nochmal aufarbeiten. Also ich habe da noch bei mehr Ressourcen nochmal zu, das alles nochmal zeigen, auch mit dem, was ich jetzt eben erwähnt habe, mit dem, mit diesem ganzen Gerede da, mit Kugel und dieses ganze Zeug. Das werde ich alles nochmal in Zusammenhang setzen und schauen wir mal. Lass ein kleines Video draus machen. Da kann man doch eigentlich ernsthaft eins draus machen. Ja, sicher, klar. Das ist schnell dargestellt eigentlich, so von der Minutendauer her. Aber die werden doch einfach sagen, das ist ganz normal, dass es journalistische Netzwerke gibt. Wie soll denn das sonst funktionieren? Ja, deswegen muss man es ja leider doch nicht ein bisschen mehr als nur in 2 Minuten abhandeln, um halt eben mal komplett zu zeigen, auch das gleich zu verknüpfen mit, wo ist das überhaupt her, also mit dieser We Hunted the Mammoth-Nummer und so. Ne? Ja. Hatte der We Hunted the Mammoth auch zitiert, den Ding, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Nee, hatte nicht, aber ich sag mal, von Kugel und so kommt das ja alles. Ne? Und ja. Kugel hat uns das ja quasi gesagt, dass er das daher hat. Und seine leitende Redakteur hat uns das gesagt und hat uns auch nochmal ausdrücklich gesagt, dass das eine gute Quelle ist. Ja, We Hunted the Mammoth ist eine ziemlich gute Quelle, muss ich auch sagen. Also das ist qualitativ ganz knapp hinter JewWatch.com. Ja, das stimmt. Also es ist so. Also, sorry. Es ist einfach nur erbärmlich, dass ein Redakteur das als Quelle auffasst. Also keine Ahnung. Nee, ist doch gut für uns, dann sind wir ja. Wir sind 5 Leute und We Hunted the Mammoth ist nur einer. Das heißt, wir sind 5-mal so gut als Quelle. Ja. Die Logik hat was? Ansonsten, ja, guckt euch das mal an, was der Metacore hier gepostet hat. Ich find's sehr schön. It's true. Warte, dann... Also einer von euch ist noch am Broadcasten hier, am Bild teilen. Chris, mach die Hackfresse weg. Wieso? Verschieb doch einfach das Teilen auf Solano. Ja, wer macht das? Wie geht das? So geht es. Oh. Da! Das ist schön. Ja, aber ansonsten hier, es funktioniert immer noch. Ja. Ja, was denn nun? Sie sind schizophren, Deutschland ist schizophren. Deutschland tief im Innern gespalten, naja. Vor allem ist nicht rechts und ist rechts, weil. Muss man direkt ausholen. Fand ich sehr schön. Ernsthaft, nach dem Wahlergebnis die Beiträge dazu hier. Ich habe ein paar aufgerufen, das war einfach nur toll. Mit weinendem, Moment, das ist sogar, sie haben, das übelste AfD-Propaganda und dann am Ende des Regenbogens. Wir sind am Ende. Das ist Einwanderungsland. So hat sich das niemand vorgestellt. Es ist ganz schrecklich. Ich finde das halt auch immer lustig. Ich finde die Reaktion so mega geil. Ja. Ja. Weißt du, jahrelang wurde halt irgendwie gesagt so, die ganzen Nichtwähler und die Politikverdrossenheit und so. Und jetzt wählen die alle, ja, und dann sagen die Leute so, ja, aber nicht die AfD wählen, nicht die da. Ja, die Arschlöcher. Was wählt ihr? Was wählt ihr denn die einzige Partei, die andere Politik macht als alle anderen Parteien? Ja, genau. Ne? Ja, also das muss man halt auch noch dazu sagen, das ist halt auch die Politikverdrossenheit in Wahl ausgedrückt teilweise. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ja, mit 40% Anteil der AfD-Wähler sind ehemalige Nichtwähler, natürlich. Ja, klar, ich habe es ja schon im letzten Stream gesagt, so vom Frustwähler oder vom Nichtwähler zum Frustwähler quasi, ja. Kannst du das bitte nochmal nach unten scrollen? Ich habe da gerade so ein Kreuz gesehen. Ich will noch mal das hier, ja, das hatte ich mich jetzt auch gefragt. Hat mich getriggert gerade. Wer ist das? Ist das der Vorsitzende von denen? Ach, das ist sicher wieder... Ach du Scheiße, sie sind alle korrupt. Wir haben Korruptionsprobleme bei der FAZ. Ich finde es halt auch immer so lustig mit dem Populismus. Also ich hatte hier ein Wahlprogramm von ein Wahlplakat von der SPD, wo dann einfach nur irgendein Hund da halt abgebildet wird mit seinem Gesicht und dann steht unten drunter SPD leben. Und ich denke mir so, also Inhaltslehrer könnte das jetzt auch nicht mehr machen. Die SPD, sorry. Die FDP steht wenigstens, die hat wenigstens irgendwas im Namen, für das sie noch einsteht. Die SPD nicht. Ja. Bei uns war auch Kommunalwahlkampf und das war auch SPD weiter so. Partei Deutschland, da verstehen Sie doch noch, oder nicht? Naja. Was würde der AfD-Supporter sagen? Nein, das ist eine Flüchtlingspartei. Ja, aber das hier, den Artikel fand ich super gut. Von der Zeit. Wir wissen ja, dass die Zeit alle sehr intellektuell sind. Und deswegen sind sie bei dem Wahlergebnis 24% AfD zu dem Ergebnis gekommen, 76% der Bevölkerung sind für die Flüchtlingspolitik. Ja, sehr schön. Das war so der Tenor von diesem schönen Artikel. Was dann so ein schön gerechner ist, ich weiß es auch nicht. Es ist traumhaft. Es ist die Milchmädchen von der Zeit. Ja. Dann hier stellt sich heraus, dass die AfD-Wähler wohl größtenteils ehemalige SPD-Wähler sind. Was, ja, natürlich. Was? Ja, aber was, ja. Hallo, die SPD hat da irgendwie 10% gekriegt. Was denkst du, wo die alle hingegangen sind? Zur CDU? Die CDU hat da auch nur 25. Also in Sachsen-Anhalt meine ich jetzt spezifisch zum Beispiel. Ja, passt es politisch überhaupt ins Konzept? Ich meine, ja noch ganz andere Ziele als Partei gehabt, oder? Wer, die SPD und die AfD? Ja, die beiden haben noch komplett, die sind noch komplett unterschiedlich. Warum ja, sind beide scheiß neoliberal? Genau. Ja, die AfD, die präsentiert sich halt so ein bisschen als die, wir sind die Partei von den Arbeitern so ungefähr. Also, ne? So was? Warum habe ich dann AfD gewählt? Nein, Quatsch, Spaß. Scheiß auf die Arbeiter. Ich meine jetzt, in Frankreich. Jetzt auch diese, es sind ja jetzt irgendwie der Entwurf herausgekommen für das angebliche Parteiprogramm, was jetzt bald entschieden werden soll. Und da haben sie sich ja dann so Sachen rausgepickt, wie dass sie dann da meinen, dass die Haftbarkeit, Strafmündigkeitsalter soll auf 12 runtergesetzt werden und erneuerbare Energien sollen nicht mehr gefördert werden, stattdessen mehr Atomkraft und dass sie da, was waren das noch so für Sachen? Ach ja, genau, quasi die gesamten Renten- und Sozialversicherungen abschaffen, also keine Krankenversicherung mehr, keine Rentenversicherung mehr, keine Unfallversicherung mehr, sondern alles nur privat. Und ja, leck mich. Ja, das waren halt so die Ideen, die da wohl drin sind. Wobei ich, ja, also das wurde jetzt angeblich geleakt von Journalisten. Ja, aber da hat die AfD doch Ja. Ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt. Also, ob das erstens, ob das wirklich bezeichnet ist für das Gesamte, was da drin steht, weil wenn man jetzt nur Vorschläge zum zum Parteiprogramm nimmt, dann gibt es da bei anderen Parteien halt auch genug Quatsch. Ne? Ich sag nur Weltraumfahrstuhl von der Piratenpartei oder Zeitreisen von der Piratenpartei und so ein Zeug. Ne? Ja. Und, ja, da hatte, wie gesagt, da hatte der Eppmeier, ich glaube, dass irgendein Typ hatte sich das, diese vorläufige Parteiprogramm genommen und auseinandergenommen, und das hatte der Eppmeier auch retweetet. Und auch retweetet, ja, mit Sicherheit. Ja, das ist ja auch so lustig, ne, dass sie plötzlich der Meinung sind, man müsste sich über Inhalte unterhalten. Ne, jetzt ja, plötzlich. Und da fangen sie jetzt plötzlich so, ah, Moment, die sind ja gar nicht so, wie sie sagen, hätten wir euch das mal früher gesagt. Ja, scheiße, ne? Ja, wir waren zu sehr damit beschäftigt, euch zu sagen, dass die unmoralisch sind und jeder, der die wählt, doof ist. Warum habt ihr denn die Message nicht angenommen? Ja. Ja, und dann finde ich es halt geil, gibt's da Update? Ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Also erstmal in Sachsen-Anhalt die SPD-Chefin zurückgetreten. Und die haben irgendwie die beklopptesten Kommentare wegen den Koalitionen abgegeben, von wegen hier CDU wollte nicht mit den Grünen zusammenarbeiten in Baden-Württemberg, wenn sie die schwächere Partei sind und so Kram. Ja, aber da haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet, das ist halt so ein Blabla, genauso wie die ist zurückgetreten, das klingt auch sehr stark nach halt eben jetzt den Platz freimachen, damit man dann hinterher nicht sagen kann, so das ist Doppelmoral und ihr habt doch erstmal was anderes behauptet, da heißt es dann halt eben, ja, das war jetzt halt unter der und jetzt ist wer anders da und jetzt ja, und damit, halt man, damit man später sagen kann, es lag nicht an der SPD-Politik in dem Land, sondern es lag an der SPD-Chefin. Ja, was heißt liegt, also generell um halt irgendwie, das ist ja so ein bisschen wie beim Fußball, wo man den Trainer rausschmeißt, wenn die Spieler scheiße sind. Ja. Da kann man dann wieder sagen, die Koalition mittlerweile fest? Spieler war nicht scheiße, sondern was meinst du? Stehen die Koalitionen mittlerweile fest in den Ländern? Nee, es gibt noch keine Koalition. Aber wenn es solche Rücktritte jetzt gibt, dann deutet das für mich ganz klar darauf hin, dass sie jetzt vorbereiten, da ihre ursprünglichen Aussagen zu brechen und was anderes zu machen. Weil das ist halt so die Standardtaktik, ne? Dass du dann sagen kannst, so ja, jetzt ändern wir halt die Richtung und dann... Um das halt glaubwürdig dann zu machen, ist da halt die Person, die vorher gesagt hat, wir machen jetzt die Richtung, ist dann halt nicht mehr da und deswegen soll das dann quasi erzeugen, dass man dann denkt, so ja, macht ja Sinn. Achso, hier die Sozialdemokraten in Frankreich, die haben jetzt Segen an der 35-Stunden-Woche und wollen das jetzt auch aufstocken. Und da haben dann Sozialdemokraten dort, das sozusagen das Äquivalent, haben dann auch halt ihren kompletten neoliberalen Kurs, den sie durchtreten. Also da kann man sich dann manchmal schon fragen, so ist da nicht die AfD ein bisschen ehrlicher wie die etablierten Parteien, wenn sie zumindest die Assigkeit dann auch direkt darstellen? Also weil so mit so Kahlschlag ins Sozialsystem, weil ich meine jetzt in Sachen, in den letzten 20 Jahren ging das halt in eine Richtung von allen Parteien in Deutschland hier. Und jetzt kommt eine Partei, die sagt, ja, wir wollen das noch ein Stück weitermachen. Und die sind dann die Bösen. Aha, also. Ja. Moin Moin. Hallo Moin. Stapel. Hey. Ja, Heuchelei aller Orten, Politik, wer hätte es erwartet? Ja. Ja, hatten wir noch irgendwas auf dem Plan? Weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sollten mal langsam Schluss machen, oder? Ja. Hast du noch was? Wir sind ja schon wieder fast bei 3 Stunden. Wo ich reinkomme. Ja, wo die jetzt... Also ich hätte sonst nur so Kleinscheiß, den ich jetzt, wo ich jetzt nicht nach 2,5 Stunden noch anfangen will. Also... Jo. Irgendwas Wichtiges? Ich hätte noch was zu sagen. Offenheit für das Argument ist die Moral der Demokratie. So. Ich hätte noch ein paar Horrorbilder einzublenden. Oh. Ändern wir jetzt alle unsere Avatare zu solchen Bildern, wie der Chris und du jetzt gerade einblenden? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, the Internet ruined my life auch. Muss ich, nachdem ich das Bild gesehen habe, sagen, weil... Jetzt gerade. Mein Leben nicht so schön wie eben noch. Also, das mit dem Ruinieren des Lebens hat da nicht mit dem Internet angefangen. Das tut mir leid, wenn man sich das so anschaut. Aber ja. Ernsthaft, bei dem Leben, ey. Das ist, als wenn man auf einen Haufen Scheiße draufkommt. Mach es weg, mach es weg. Jetzt habe ich nachher Albträume, danke. Wie kommt dem nicht zu holen? Every time somebody knocks at the door, I'm afraid it's Brianna coming to get me. Oder ein Sniper, je nachdem. Überall diese Sniper. Oh Mann. Ja, gut. Meine Reaktion dazu. Ja, so ist es. Das passt ganz gut zusammen. Ja. Und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft, so wie es aussieht, für den Sonntagabend. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, die Weltraumaffen sind da. Die Weltraumaffen-Therapiegruppe. Genau. Also dann bis nächste Woche, Ihre AfD-Armee-Fraktion. Niemand hat vor, die Demokratie abzuschaffen. Niemand hat vor, die demokratische Grundordnung abzuschaffen. Nein. Und außer Trump will auch niemand eine Mauer bauen. Ja. Immerhin steht dazu nur dazu. Dafür steht er mit seinem Namen. Er wird seinen Namen wahrscheinlich wieder draufschreiben. Björn Höcke zieht die Mauer wieder hoch und die Ossis müssen es zahlen. Können die doch gar nicht, die sind alle arbeitslos. Ach stimmt, genau, richtig. Ich hab da. Ja. Die arbeiten doch bei NSU, oder? Das war dieser Autohersteller. Ah ne, Moment. Okay. Macht's gut da draußen. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.